Amen. The natural after they are afraid of tomorrow. They are afraid of the future. They don't know what is coming. But that should not be for God's children. God's children will know tomorrow. Kinder Gottes wissen, was morgen passieren wird. We know what is going to happen tomorrow. Wir wissen, was morgen passieren wird. Because if Jesus is here today, weil wenn Jesus Christus dein Jesus heute is here tomorrow. Dann ist Jesus Christus auch dein morgen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We go to places. Wir gehen an verschiedene Orte. And today's life is full of fear. Und das heutige Leben ist voll von Ängsten. That should not belong to God's children. Aber das sollte nicht für uns Kinder Gottes gelten. Fear of future. Die Angst vor der Zukunft. It's a problem today. Ist ein Problem. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. We are not fighting to make it. Wir kämpfen nicht darum, es to have any achievements. Wir kämpfen nicht darum, erfolgreich zu sein. We are not fighting to be rich. Wir kämpfen nicht darum, reich zu werden. We are not fighting to make it. Wir kämpfen nicht darum, es irgendwann zu schaffen. We fight to believe we are already. Wir kämpfen darum, we are already blessed. Dass wir schon gesegnet sind. We don't fight to be blessed. Wir kämpfen nicht um den Segen. We don't fight to become blessed. Wir kämpfen nicht darum, gesegnet zu werden. We fight to believe we are already blessed. Wir kämpfen darum, zu glauben, dass wir schon gesegnet sind. Praise the Lord. Halleluja. Christ's word is a word of fight. Gottes Wort ist ein word, Wort. That is the word. Ach so, Gottes Königreich ist eine Welt des Kampfes. The word of fight. Eine Welt des Kampfes. You see, the word, the fight is to believe. Weil wir ständig darum kämpfen zu glauben. To believe. Zu glauben. Because it is as if everything passed away with the apostles. Also es ist so, als ob alles mit den Jüngern vorübergegangen ist, alles ist vorbei. It is as if Jesus is not alive today. Jesus Christus nicht lebt. It is as if then is better than now. Als ob es damals besser war als heute. Praise the Lord. Halleluja. Today we will continue with our message, which is weiter mit der Botschaft, the Holy Ghost. Der Heilige Geist. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Let me go a little bit to the Wednesday, a little bit before we continue from there. Amen? Amen. In Luke 12, let us go to Luke 12. Luke 12. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 12. Jesus talks about time. Er spricht Jesus über Zeit. You know, this time and your prayer is what we are going to go into. Amen? Amen. Heute sprechen wir über diese Zeit und dein Gebet. We will continue with that message, this time and your prayer. Die Amen? Zeit und dein Gebet. That we are to know this period. Wir müssen die Zeit, in der wir uns befinden, the time we are now. Die Zeit, in der wir uns befinden. No longer the time of Moses. Es ist nicht mehr die Zeit von Mose. It's no longer the time of Joshua. Auch nicht mehr die Zeit von it's Joshua. No longer the time of the Son of Man. Oder die Zeit vom Menschensohn. Time of the Holy Ghost. Und die Zeit des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Halleluja. It's no longer the Old Testament. Ich bin das Alte Testament. It's now the New Testament. Und das Neue Testament. The Bible says we are New Testament believers. Die Bibel sagt, wir sind Gläubige vom Neuen Testament. It means Christ. Das heißt Jesus New Christus. Testament means Christ. Das Neue Testament bedeutet Jesus Christ Christus. Believers. Gläubige Amen. An Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Luke 12. Lukas 12. Are we there, please? Mm-hmm. From verse 54. 54. And he said also to the people, when you see a cloud rise out of the west, straight away you see, there cometh a shower, and it is so. And when you see the south wind blow, you say, there will be heat, and it cometh to pass. 56. Ye hypocrites, you can't discern the face of the sky and of the earth, but how is it that you do not discern this time? Er sprach aber auch zu, zu der Volksmenge, wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen, und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß, und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilen könnt? You know, the world today, they cannot discern this time. Diese Welt kann diese Zeit nicht beurteilen. There are a lot of things they can discern. You know, Jesus talks about some here. Vieles können sie erkennen. Jesus hat hier einige Beispiele genannt. They can't discern the weather. Sie wissen, wann es regnet, wann es wieder, wann die Sonne wieder scheint. They cannot discern the storm. Aber sie können... The storm. Aber go to First Peter. Petrus. You know, they cannot design this stone. Aber sie können nicht den Stein beurteilen. The stumbling block. Den Eckstein. You know, they cannot design this stumbling block. Sie können den Eckstein nicht beurteilen. You know, the problem is not even, it's not even Satan. Das Problem ist nicht der Teufel. But the stumbling block. Sondern der Stolperstein. In First Peter, praise the Lord. Halleluja. First Peter 2. 1. Petrus 2. First Peter, we have a lot to also cover today, amen? Mm-hmm. First Peter 2, 1. Petrus 2, 7 and 8. 7 und 8. He said, unto you therefore, which believe, he is precious. He is precious. Those, for those that believe. Are we there? First Peter 2, 1. Petrus 2, verse 7. Unto you, therefore, which believe, he is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builder disallowed, the same is made the head of the corner. Für euch nun, die ihr glaubt, ist es kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. The stone they reject. Den Stein, den sie they keep on rejecting. Haben, den sie ständig verweigern. Das ist Jesus Christus. That's Jesus. Das ist Jesus. They keep on rejecting him. Sie verweigern ihn ständig. They don't want to hear him even in this school. Ihn nicht hören. You know, you cannot measure Jesus anywhere du today. Jesus you know, he provoked them. Das he said the same, you know, is the head of the corner. Und der gleiche ist der Eckstein. You know, and you know, he said for you it's a precious stone. Für dich ist es ein wertvoller Stein. Es ist deine Errettung. Es ist because you can see him. Weil du ihn siehst, you know, if a stone is on the floor. Wenn ein Stein auf dem Boden you know, and if you cannot see, if you don't see it, it can fall you. Wenn du ihn aber nicht siehst, dann wirst du über diesen, über diesen Stein stolpern. Das ist Jesus. But if you see him, wenn du Jesus siehst, he will direct your life. Wird er dein Leben leiten. Can you get it? But if you cannot see him, wenn du ihn nicht siehst, you know, that stone, der Stein, that they keep on rejecting. Stein, you know, he's not talking about Satan here. He's talking about Jesus. He said Jesus is the stone. Jesus ist dieser Stein. That the builder rejected. Die Bauleute it is verworfen haben. The same is made the head of the corner. Eckstein geworden. And a stone of stumbling block. Of stumbling. And a rock of offense. The rock of offense. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. To them. To für them. Sie, weil sie sich he provoked them. Es provoziert they don't want to hear him. Sie wollen ihn nicht hören. But he is the head of the corner. Aber dennoch ist without him, there is no original peace. Gibt es keinen Frieden? The true peace. Der the peace in the world today is fake. Kein Bestand ohne ihn, weil dieser Frieden, der hier auf Erden ist, ist falsch. It's fake. Fake peace. It's based on situation. Er basiert auf Situation. It's based on what the news you hear. Auf den Nachrichten. It's based, you know, the peace of this world. It's based on what you see, feel, smell, taste. You see? What you hear. Until you hear the next news, there is peace. Bis zur nächsten Nachricht gibt es wieder Frieden. But Christ's peace is not controlled by news. Aber der Friede von Jesus Christus wird nicht kontrolliert durch Nachrichten. His joy is not controlled by news. Seine Freude wird nicht kontrolliert durch Situation. You know, his love is not controlled by news. Seine Liebe wird nicht durch that somebody hates you, you hate that person back. Beeinflusst. You just heard that somebody hates you. Du hast gerade gehört, dass jemand dich hasst. Christ's love is you still love that person. Aber wegen der Liebe von Jesus Christus liebst du diese Person zurück. Es kann nichts mit deiner Liebe tun. Even when you hear is the news that he hates you. Aber wenn du es hörst, auch wenn du es schwarz auf weiß hast, you still love Person, him. Dich hasst. Why? Because it's not the natural love. Sie dennoch, weil es nicht die natürliche Liebe ist. It's not this world, what this world call love. Es ist nicht das, was diese Welt Liebe nennt. The love of this world die is Liebe dieser lust. Welt ist Lust. Amen. Ist Begierde. Praise the Lord. Halleluja. You know, they cannot see the stone. Sie können den Stein nicht sehen. They are so blind. Weil sie verblendet sind. and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Praise the Lord. Hallelujah. Then, you know, from verse 9, talk about you and me. He said that you are a chosen generation. He is an awesome praise the Lord. Hallelujah. He said you are a chosen generation. Yeah. If you are a child of God. You know, a royal priesthood. That is a kingdom. He's talking about the king. The kingdom and the royal family. Es geht um den König, die Könige, königliche Familie. A royal priesthood. Das Königreich. And holy nation, a peculiar people. Ein heiliges Volk, ein besonderes Volk. Daddy, thank you. You know, that did, you know, we are God's children are so special. Kinder Gottes sind so besonders. And they don't know they are special. Das wissen sie nicht. You know, sometimes we look at our body. Manchmal schauen wir auf unseren Körper. We you know, we compare ourselves to them. Wir vergleichen uns mit anderen. You know, how can you compare yourself to somebody that is, you know, a dead person, somebody that is dead? Mit Ungläubigen. Und wie kannst du dich aber denn mit jemandem vergleichen, der tot ist, weil er Jesus nicht hat? You don't know you are special. Aber wir tun das, weil wir nicht wissen, wer wir sind, weil wir nicht wissen, dass wir besonders sind, ein auserwähltes Volk. He said that you should show for the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. You know, in time past, before you became saved. Bevor du errettet wurdest. He said, look at verse 10. Which in the time past you were not a people, but are now the people of God. Before this time you were not. You were not a son of God. Vorher warst du kein Sohn. But now you are now a son of God. Not even a servant. Kein Knecht mehr. But a son. Aber ein Sohn. The old was servant. Das alte war the die Knechtschaft. Aber jetzt ist die Sohnschaft. You know the difference between a servant and a son. Wir kennen den Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn. A servant is always begging. Ein Knecht muss immer betteln. A son commands. Ein Sohn spricht. Praise the Lord. Halleluja. Which I have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Die einst nicht begnadigt waren, aber jetzt seid ihr begnadigt worden. Praise the Lord. Hallelujah. Let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. They cannot see the block. Sie können diesen Stein nicht sehen. But they can't. There are a lot of things they can see. Es gibt dafür andere Sachen, die and sehen. Also, you know, the funniest part of it is that God's children cannot even some so-called God's children cannot even see the blood. Das Traurige ist, dass selbst einige Kinder Gottes über den Stein über Jesus sehen. They see what the natural will see. Weil sie nämlich auch das they sehen, cannot was see die natürlichen Menschen sehen. Sie they sehen cannot nicht see that your neighbor is Jesus. Dass ihr nächster Jesus ist. That your neighbor is not man, is not woman. Nicht der Mensch ist. I don't know if you are getting it. You know that block is Jesus. That block dieser is your neighbor. Dieser Stein ist Jesus. Dieser Stein ist dein nächster. Amen. Amen. They see the flesh as the problem. Sie sehen das Fleisch als das Problem. And not the spirit. Und nicht den Geist. They see Satan and not Christ. Sie sehen den Teufel, aber nicht Christus. You know Ephesians 6 from 11 says we wrestle not against flesh and blood. In Epheser 6, 11 steht, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. He talks about wrestle, you know, fight, to fight. Wir kämpfen. You know, they fight. Sie kämpfen. The natural war fight. Die natürliche they fight to have victory. Sie kämpfen, we also fight. Zu siegen. We fight to believe we already have victory. Aber wir kämpfen darum, zu glauben, dass wir schon gewonnen haben durch Christus. If you have Jesus, you already wenn have du Jesus victory. Hast, hast du schon gewonnen. In Christ is your victory. In Christus ist dein Sieg. You know, when you became saved, als du errettet wurde, when Jesus came into your als life, Jesus in dein Leben gekommen, he came with all his belongings, all his property. Seinem Besitz gekommen. He had property. All seinem Eigentum ist er his kind of joy. Seine Liebe, his kind seine of Freude, peace. Sein Frieden. His kind of love. You know, have all his property. Mit all seinem Besitz ist Jesus gekommen. So also if Satan come into people's life. Genau wenn der Teufel das Leben der he Menschen kommt, kommt he never kommt come er auch. nicht alleine. Er kommt mit seinem Besitz, mit seinen Wegen, nämlich um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. And he come with his property. Er kommt mit seinem Besitz. Unforgiveness. Unvergebenheit. Bitterness. Bitterkeit. Jealousy. Eifersucht. Hatred. Hass. You know, that is they are Satan's weapon. Waffen des Teufels. You hate me, I hate you. It's Satan's weapon. Du hast mich. Genauso umgekehrt. But God's children, we fight. We fight with God's kind of love. Mit Gottes Liebe. We fight with, you know, somebody hates you. You love that person. You are fighting. Zurück, wir kämpfen. You know, you are fighting with the weapon that they don't understand. Die sie nicht verstehen können. You are fighting with Christ. He said, vengeance belongs to me. Weil Jesus sagt, die Rache ist sein. You allow vengeance to not belong to him. Dass ihm die Rache kann du geben und nicht dir. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Ephesians 6. Ephesians 6. Ephesians 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ephesians 6. Ephesians 6. 11. And it says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood. We don't fight man. Wir kämpfen nicht Menschen. But against principalities, against power, against the rulers of darkness, against this world, against spiritual wickedness in high places. Sondern Herrschaften, Gewalten, Weltenbeherrscher der Finsternis. No flesh can do this. Das Fleisch kann das nicht tun. No flesh can wrestle against these things. Das Fleisch kann nicht gegen diese Sachen kämpfen. No, what he said here, what we fight with. No flesh can fight this battle. Das Fleisch kann nicht das bekämpfen. You cannot fight against powers. Mächte. Against principalities, against powers. Und Kräfte nicht fleischlich bekämpfen. Against the rulers of darkness of this world. Against spiritual wickedness of this world. You know, no flesh can fight that war and win. Vielleicht kannst du dir nicht gegen diese Sachen vorgehen und gewinnen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We were once of the old. Wir haben früher zu dem Alten gehört. We were once of this world, wir waren natural früher world. Teil dieser Welt. But we are now of Christ. Aber wir sind jetzt zu Christus, if you are saved. Wenn wir errettet sind. If you do not know this time, wenn du diese Zeit nicht erkennst, if you do not know this period, weißt, was für eine Zeit the period we are now, die Zeit, in der wir jetzt like leben. Jesus said, they can discern things, but they cannot discern this period, this time. Sie erkennen, wenn sich das Wetter ändert, wenn andere Dinge sind. That this time is the time of the Holy Ghost. Jetzt die Zeit des Heiligen Geistes. There was the time of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. There was the time of the Son. Zeit des Sohnes. Now is the time of the Holy Ghost. Jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes. The time of the Holy Ghost. Die Zeit des Heiligen Geistes. If you do not know this time as the time of the Holy Ghost, diese Zeit nicht erkennst, you will do the wrong things. And you will pray a good prayer, but wrong prayer. Dann werden wir die falschen Dinge tun und falsch beten. You will pray good prayer. Du wirst gut beten, aber falsch it's beten. It's good. You know, it's good to hear. Das because the name of Jesus is there. Weil du den Namen Jesus. You know, God gave it to me. It's a Gott good prayer. Gib mir das. Das ist ein gutes Gebet. He never gave you anything today. Aber Gott gibt dir keine Sachen. He has given you all. Er hat dir alles gegeben. You know, if I give you 100, I always use this very ich nehme mal dieses Beispiel. Ich nehme mal dieses Beispiel. If I give you 100, wenn ich dir 100 Euro gebe, and you are still looking for 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 is already inside 100. Du aber 1 Euro brauchst oder 2 Euro oder 3 Euro brauchst. If you have Jesus, wenn du Jesus hast, you know everything you are in need of. Alles, you are inside him. In Jesus. Praise the Lord. Amen. And that's why he said, seek ye the kingdom of God. Know who you are. Know Christ. Believe him. All others, all these things, whatever is in this world will pursue you. They are to pursue you and not you pursuing them. Praise the Lord. Amen. If you do not know this period, the period of the Holy Spirit. Zeit des Heiligen Geistes. You will do the wrong things. Wenn wir die falschen Sachen tun. You will pray good prayer. Wir werden gute Gebete. The wrong prayer. You know, in Matthew 6, let us go to Matthew 6. Somebody phoned me from Nigeria and said, you really want to hear about that of prayer. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. After listening to some message, he said she wants to hear more about prayer. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6. I have heard a lot of the definition of prayer. Ich habe schon viele Arten von Gebet gehört oder was Gebet ist. You know what prayer means? Was Gebet bedeutet? Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 6 from verse 1. He said, take heed that you do not your arm before men to be seen of them. Otherwise you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, verse 2. When thou doest your arms, do not sound a trumpet. You know that what they do, we also do the same. Das, was sie tun, tun wir auch. You know, they give arm, we also give arm. Sie geben Almosen, wir geben auch Almosen. You know, our arm is not money. Our arm is Christ. I don't know. You get it. You know, they give money. Sie geben Geld. If you remember Peter and John, silver and gold have I not? Wenn Sie an Petrus und Johannes erinnern, an diesen goldenen Turm mit diesem blinden Bettler, mit diesem gelähmten Bettler. Er hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich dir gebe, ist Jesus Christus. You know, they were all giving money. Sie haben alle Geld gegeben. You know, the disciples, they gave what is greater than money. Aber die Jünger haben etwas gegeben, was mehr wert war. You know, they give alms. Sie geben Almosen. We also give alms. Wir geben auch Almosen. Praise the Lord. Amen. Therefore, when thou doest your arm, do not sound a trumpet before thee. As the hypocrites do in the synagogue and in the street, that they may have glory of men. You know, when we do our arm, we are to sound trumpet. Wenn wir Almosen geben, sollten wir laut sein dabei. But our trumpet should not be, you know, the motive of our trumpet should not be the motive of their trumpet. Aber wir lassen diese Posaune nicht aus den gleichen Gründen wie sie erklingen. You know, the motive of their trumpets is to be praised, for them to be praised. Ihre Posaune ist da, damit sie gefeiert werden für das, was sie tun. Our trumpet, we sound it for Jesus to be praised. Unsere Posaune läutet, damit Jesus Christus erhöht wird, gefeiert wird. Praise the Lord. There is nothing wrong with sounding trumpet. Es ist nicht schlimm, eine Posaune zu läuten. Praise the Lord. Halleluja. Allow it to be Jesus. That is to be praised. And not even pastor to be praised. Mm-hmm. And not even, you know, preacher. You know, man is Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 3, he said, but when thou doest arm, let not your left hand know that what the right hand doeth, that your arms may be in secret. And your Father, which is in secret, himself shall reward thee openly. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We give alms. We are not able to close the door to give alms. Wir sollten Almosen geben. You know, we are to praise Jesus. We are not to close the door. Wir sollten es nicht verweigern, Jesus zu predigen. Amen. Amen. You know when we are to close the door. Wenn es um das Fleisch geht und das Fleisch gefeiert werden soll. You know, praising Jesus should Jesus be outside. Feiern sollte. The world is to hear you praise Welt Jesus. Das hören, wie du Jesus. You know, if you remember the story of Daniel. Daniel zum Beispiel. You know, the king, they forbid him never to pray again in the name of the Lord. Der König hat Daniel verboten, irgendeinen anderen Gott außer ihn selber als König anzurufen. I want to with Daniel. He had the time he normally used to pray. Aber Daniel hatte immer eine Zeit, in der er gebetet hat. And once it's that time, wenn es eine Zeit he always opened the door, the window, das Fenster, for everybody to be, sie da to listen, sie to hear. Praise the Lord. Amen. And the king have made, you know, commanded that no one should pray in another name except with his own name. Weil der König hat schon befohlen, dass keiner in einem anderen Namen außer seinen eigenen beten darf. Do you get it? But you know, this time, Daniel was going to pray. Was hat Daniel gemacht? After hearing what the command of the king. Hat das neue Gebot gehört? You know, there are people that are so radical. Und hat dennoch gebetet, weil es gibt Menschen, die radikal sind. That no one, nothing can take them away nichts from, kann from Christ. Christus wegnehmen. Nothing can take them away from Jesus. Nichts kann die Christus wegnehmen. If even it is fire. Auch wenn es das Feuer ist. Or the lion den. Der Löwen. You know, this man still opened the door. Daniel trotzdem seine he still opened the window. Und gebetet for everybody to hear his prayer. And they heard. Und es wurde gehört. And he was dropped into the lion. Und er wurde in die Löwengrube geschmissen. You know, he used the lion as a pillow. Aber er konnte, er hat die Löwen als Kissen benutzt. We know what happened. Amen. Wir wissen, was passiert ist. Praise the Lord. Halleluja. Then he said in verse 5, you know, Jesus here, you know, before he's telling you how to pray, he's telling you how you are not to pray. Bevor er dir erklärt, wie du beten sollst, erklärt dir, wie du eben nicht beten sollst. Verse 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in der Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich sage ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. You know, they pray and you pray. Sie beten und du betest. they pray and you pray. Sie beten und du for they love to pray. You know, to love to pray, there is nothing wrong in it. Again. Das ist nicht falsch, beten zu lieben. To love to pray. Beten zu but why? Aber wieso? You know, so God children, a lot of us, our prayer just to ask. Unsere Gebete sind einfach nur, um immer wieder Gott anzubetteln, you know, zu bitten nach Dingen, nach Sachen. I need more. Ich brauche mehr. More. Mehr. You know, first name and second name. Ah, then need more. Die Person braucht immer mehr. You know, I need more. You know, what is greater than Jesus? Was ist größer als Jesus? What is greater than Christ? Was größer als Christus? There is nothing. Nichts. A house, a car. To prosper in this world is not greater than Christ. He is the greatest. Er ist das Größte. Praise the Lord. Hallelujah. He said they love to pray. There is nothing wrong with to love to pray. Es ist nicht falsch, beten zu lieben. He said stand in the synagogue and in the corners of the street that they may be seen of men. Verily I say unto you. You know, it's all about men and not about Christ. What we do should be das, was Christ, wir tun, sollte über Christus sein. Why do I want to marry? Deshalb will ich heiraten. For Christ's sake, wegen Christus. Why am I here on earth? Deshalb bin ich hier auf Erden. For Christ's sake alone. Wegen Christus. So if people say they love me, doesn't matter. Leute, because I'm not here because of them. I'm here because of Jesus that said he loved me and he died for me. Weil ich bin hier wegen Jesus Christus, nicht wegen Menschen. You know, people fight because of skin color. Leute kämpfen um ihre Hautfarbe. You know, because, you know, racism everywhere wegen today. Rassismus überall ist. You know, God children, we are to be proud. Wir Kinder Gottes sollten stolz sein. You know, because it's not about, you know, when they are talking about color, I don't even Farbe geht, see myself there. Fühle ich mich nicht angesprochen. Because for me it's about Jesus. Mir geht's um meinen Geist. Can you get it? If they are talking about, you know, today, there are things outside, you know, that, you know, the big names. You know, people with big names. Leute, that are famous, you know, that sind. You know, there is criticism everywhere. Überall werden Leute kritisiert. But if you are of Christ, zu Christus you don't even see that. Fühlst du dich nicht angesprochen? You, because you no longer belong to the natural world. Weil du nicht mehr zu natürlichen Menschen gehörst. Yeah, there is criticism. Wo es um diese Punkte you geht. You not belong to Christ's world. Du gehörst Jesus Christus. Where it's all about Christ alone. Christus alleine geht. Amen. If Christ say I love you, Jesus sagt, and somebody is saying I don't love you, ich liebe dich, who are you? Wer bist du dann? Who are you compared to Christ? Bist du was bist du im Vergleich zu Christus? Praise the Lord. Amen. That alone will kick whatever is outside away from you. Who are you? You are nobody. Du bist ein Niemand, du bist compared nichts im Vergleich zu Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. That's it. But I went to pray. Enter into a closet. I went down, you know, that is not Daniel. Daniel opened the door. Daniel das Fenster auf. Because it was not to praise Daniel, war but to praise darum, God. Daniel zu preisen, das Kinder, Gott zu you know, praise the Lord. Halleluja. If it is to praise Jesus, open the door. Wenn es Jesus geht, öffne die Tür, öffne das Fenster. It is when jede it is Öffnung to praise the flesh. Aber wenn es das Fleisch geht, dann mach alles lieber zu. Und you know, John the Baptist said, he must go up, I must go bei down. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das Selbst muss sich erniedrigen. Then in verse 7, and when you pray, use not repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard of their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask him. Wenn ihr betet, sollt ihr euch nicht ständig wiederholen wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer viele Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. I'm going to those ones later, but he said, then you know, sir, he said in verse 9, after this manner, therefore pray ye. You see, the Lord's prayer. Jetzt kommt das Vater unser. The Lord's prayer. Das Vater unser. Prayer is not a form. Das Gebet ist keine Formel. It is not a formality. Es ist keine Formel. You don't pray the same way always. Du betest nicht immer gleich nach dem gleichen Muster. Because you know the Holy Spirit is to direct your denn prayer. Der Heilige Geist sollte dein Gebet leiten. It is not repetition. We just read it. Amen. Es ist ein Spruchaufsagen, kein Zauberspruch. The Lord's Prayer is not a word to pray. Das Vater Unser ist keine Formel, die du immer wieder nach und aufsagen sollst. Praise the Lord. Halleluja. It is not the word to pray, to repeat and repeat and repeat. Es ist keine Formel, die du ständig wiederholen sollst. It is not the word to pray. Amen? Amen. The Holy Spirit is a teacher. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 2:13, let us quickly go there. Amen? Amen. 1 Corinthians 2:13. 1. Korinther 2:13. 1 Corinthians 2:13. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. First Corinthians. The Holy Spirit is a teacher. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. And he is to teach you how to pray. Und er muss dir zeigen, wie du beten musst. You know, when Jesus was living, als Jesus hier auf Erden war, he introduced him to us, hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt, so that he can teach us. Damit er uns Dinge beibringen kann. We don't go by our own opinion. Wir leben nicht nach unserer Meinung. It is not about our opinion. Es geht nicht um unsere eigene Meinung. It is about the Holy Spirit. Es geht um das, telling you, revealing the truth to you. Was der Heilige Geist uns über Christus offenbart. 1 Corinthians 2 from verse 13. 1. Korinther 2, 13. Look at it, please. He said, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. The Holy Ghost is a teacher. You see this? Praise the Lord. He said, comparing spiritual things with spiritual. It's not only Christ that is spirit. Aber nicht nur Christus ist Geist. There are other spirits. You know, we just read in Ephesians 6, where he said, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against spiritual wickedness. Amen. Geistliche, bösartige Mächte gibt. They are all spirits. Das sind auch Geister. But they need people to be able to live here, to operate here. Aber diese Geister brauchen einen Körper, damit sie hier auf Erden funktionieren können. Because they don't have a body. Weil sie haben keinen Körper. Sie können illegal hier auf Erden sein. Demons are illegal here. Dämonen sind illegal hier. And that's why they need people's body. Deswegen brauchen sie die Körper. They need animal body. Sie brauchen Tiere. And that's why Satan has to go through serpent to Eve. Deswegen ist auch der Teufel durch eine Schlange. Because he cannot do anything here without going through a living thing. Ohne durch Fleisch zu gehen, um etwas durch etwas Lebendiges zu gehen. Can go through animal. Kann durch Tiere gehen, durch Menschen. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. 14. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things. We judge. We judge a lot. Wir richten viel. We are to judge the spirit behind whatever people are doing. Wir sollten den Geist hinter dem, was Menschen tun. We don't judge people. Wir richten Menschen, wir richten den Geist. You get it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16 says, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Do you really have the mind of Christ? Und die Frage ist, hast du wirklich den Sinn des Christus? You renew your mind and you now have the mind of Christ. Erneuerst du deine Gedanken und hast den Sinn des Christus? Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is a teacher. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. He is to teach you how to pray. Er muss dir beibringen, wie man betet. And he is to be behind, you know that he is the one to guide you in your prayer. Und er muss dich führen im Gebet. Again, the last prayer is, it is a word. It is not the word to pray. It is a word to pray. Amen. Das Vater Unser ist nicht das Gebet, was wir nachsagen sollen. Let me say it. Let me say sollen, it again. Ein Gebet. It is a way to pray, and not the way. It's the word to pray. It is a way. Example. A way to pray, and not the word to pray. Das Vater Unser ist eine Möglichkeit zu beten, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit zu beten. It is a way to pray. A way. You know, Jesus used it as an example. Jesus hat es als Beispiel benutzt. To teach us how to pray. Um uns beizubringen, wie man betet. And even then, if you read it, you can see that then and now they are even so different. Und wir sehen auch in dem, was in diesem Gebet ist, dass es anders ist als das, was jetzt das Bündnis von Gott aussagt. When Jesus was here, als Jesus Christus and now the time of the Holy Spirit are two different times. Die Zeit des Heiligen Geistes ist nicht gleich vom Bündnis. What will I do? Sometimes even to explain what He revealed to me, so I have to. The Holy Spirit helped me always. Amen. Praise the Lord. You know what He revealed. Was er offenbart. Because sometimes I don't even see when I'm even writing them. I don't see them. Because most of the time it's night. I'm sleeping. You just wake me abends, up. Nachts schreibe ich das und dann schreibe ich das schnell runter und habe manchmal Zeit, das selbst nochmal zu lesen. He's here. You know how it works, how it is, my husband. Amen. Amen. Sometimes we wake up, he just look at me and say, well done. Because you know, all through the night. Weil ich die ganze Nacht schreibe. My eyes is like this, but I'm writing. Obwohl meine Augen halb zu sind. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Romans 8. Römer 8. Amen. Amen. Romans 8, 26. Römer 8, 26. Romans 8, 26. He said, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. The Holy Spirit help our infirmity. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Praise the Lord. Halleluja. You know, that is why it's so important we pray in this in tongues. Es ist so wichtig, dass wir in fremden Zungen beten. More than we pray with in our language or what we can understand. Sprache. If you are praying in tongues, let me quickly go here. 1 Corinthians 14, quickly go there. Let us see what praying in the tongues means there. Amen. You know, praying in tongues is so important for God's children. It is like a cup that you use to draw out water. Wie ein Becher mit dem Wasser. Speaking in tongues is one of the gifts of the Spirit. In fremden Zungen beten ist einer der Gaben des Heiligen Geistes. You know, it is like a cup. You know, before you drink water, you take a cup and go to the tap to take water and drink. That is speaking in tongues. It is speaking in tongues that draw out other gifts. Es ist das in fremden Zungen sprechen, was andere Gaben des Heiligen Geistes mit rauszieht. It's like the candle in the middle. Es ist wie eine Reihe von Kerzen, eine auf, also eine, du hast Kerzen, you know, aufgereiht. It's not line like this. Du machst die erste Kerze an und dadurch the middle is die anderen Kerzen. Once you the middle is on, wenn if you blow it, it will on through all the others. You see, that is speaking in tongues. Diese eine Kerze anhaust, dann zünden sich gleichzeitig alle anderen Kerzen mit an. And and speaking in tongues is not. It's not for pastor alone. It's for all God's children. Amen. Speaking in tongues is for everybody in Christ's world. Praise the Lord. Hallelujah. It is for everybody. It's for all in Königreich Gottes. You know, some are fighting it today that it's not for everybody. They said it's for special people. Then I'm special. You are also special. Praise the Lord. We are special. I don't know if others are special, but I am special. It belongs to me. Amen. Praise the Lord. 1 Corinthians 14. 1. Korinther 14. Because of time, let us look at verse 18. 18. Look at what Paul said here, the writer of this 1 Corinthians. He said, I thank my God that I speak with tongues more than you all. You see? Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. I thank my God that I speak in tongues more than all of you put together. Als ihr alle zusammen fremde Zungen sprechen. You know, Paul, he is the one that, you know, what he wrote. Das, you was er geschrieben hat. Peter said, they are hard to understand what Paul wrote. Petrus hat gesagt, dass das, was Paulus schreibt, schwierig zu verstehen ist. Here he said, I speak with tongues more than you all of you put together. Mehr als ihr alle zusammen fremd sind. If you look at the New Testament, das Neue Testament, look at where, look at what come, what the Lord wrote through him. So viel hat so der Herr durch Paulus geschrieben vom Neuen Testament. Amen. Amen. Why? Wieso? Speaking in tongues is so powerful. Fremdzungen zu beten ist sehr kraftvoll. It's a weapon. Es ist eine Waffe. You know, when we were young, then religion made us to believe that Psalm was so powerful, the book of Psalm. Damals, als ich noch ein Kind war, hat man uns immer beigebracht, dass die Psalm im Gottes Wort immer sehr kraftvoll sind. The book of Psalm. My stepmother was always afraid of that book of Psalm. Meine Stiefmutter hatte immer Angst vor den Psalmen in der Bibel. He said, when once they read Psalm, it can destroy things. You know, is it? You know, praise the Lord. Hallelujah. It is not about Psalm. Es geht nicht um die Psalmen. The weapon is speaking in tongues. Die Waffe ist, in fremden Zungen zu beten. Speaking in tongues is so powerful. In fremden Zungen zu beten ist kraftvoll. He brings what you know. If you are born again, your spirit is the part of you that Geist, is born again, that is saved. Der Teil von dir, der errettet ist, der and no one can even see it. Und das kann aber keiner sehen. Because no one can see your spirit. Niemand kann deinen Geist sehen. That part of you that dieser is saved. Teil von dir, der errettet ist. They can only see your body. Sie können nur deinen Körper sehen. But until you are baptized with the Holy Ghost. Aber die Taufe des Heiligen Geistes. And then, you know, and now have relationship with the Holy Ghost. Beziehung hast mit dem Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. Then you know the relationship with the Holy Ghost bring out what? You know the salvation in your spirit. Into the physical world. That people cannot see it. Diese Erlösung, die du in deinem Geist empfangen hast, ins Äußere, dass Leute sehen, dass du wiedergeboren wirst. If you are safe, wenn du errettet wirst, you know, everything here is in your spirit. Ist alles, was hier steht, in deinem Geist. Your spirit is Christ. Denn dein Geist ist Jesus Christus. Your spirit is perfect. Dein Geist ist vollkommen. Your spirit and Christ's spirit, they are no longer two, but one. Dein Geist und der Geist von Jesus ist nicht mehr zwei, sondern eins. Das steht in Gottes Wort. They are no longer two. Es ist nicht mehr zwei, sondern eins. But one. The problem is your mind. Aber das Problem sind deine Gedanken. The old program is still there. Das alte Programm ist the natural system of this world is still there. System dieser Welt ist immer noch. You know the system of Satan, the god of this world, that controls this. Der Teufel, er ist der Gott dieses Weltsystems. Ihm gehört das System auf dieser Welt. And that's why, you know, Paul also said, he said, you are to allow what you have in your spirit come to your mind. Deswegen steht auch, dass wir sollten zulassen, dass das, was in unserem Geist ist, sich auch in unseren Gedanken manifestiert. You know what we are speaking here, the preacher here. Was wir hier predigen. You are already in your spirit. Das ist schon in deinem Geist. But the priest, I'm preaching it so that you not have it in your aber mind. Aber ich predige das, damit du deinen Gedanken hast, damit du darüber nachsinnst. Because it is spirit, soul, and body. Weil der Mensch besteht aus Geist, Körper und Seele. It is spirit, mind, and body. Geist, Gedanken und Körper. If you have it in your spirit, wenn du es in deinem Geist hast, until it gets to your mind, it can never be seen in your body. Bringt es you dir nicht. It. Bringt es dir nichts und es wird auch nicht sichtbar sein, wenn du es nicht in deinen Gedanken hast. We are spirit, soul and body. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Ja, auch hier. Let me go forward. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, people think that we only have body and soul. Leute denken, der Mensch besteht nur aus Körper. They don't believe we have spirit. Menschen glauben nicht, dass wir einen Geist haben. We are not a body. Aber wir sind kein Körper. We are spirit. Wir sind Geister. We have a soul. Wir haben eine Seele. We live in a body. Und wir leben in einem Körper. You get it. Without that body, you cannot be here. Ohne diesen Körper kannst du nicht hier auf Erden sein. Du brauchst den Körper, um hier zu sein. When you die, wenn du stirbst, for example, amen. You know, it is the body. Der Körper, that we go. Der, but your spirit live forever. Der verwesen wird, aber dein Geist, deine Seele leben für immer. Your spirit is either going to be with the Lord or go to hell. Dein Geist wird aber entweder and your soul. Beim Herrn sein oder in der Hölle. And that's why once you are in hell, we are going to know people. Und weil eben nicht nur dein Geist in die Hölle geht, sondern auch deine Seele in die Hölle geht, wirst du eben noch Menschen erkennen können. If you are in heaven, you are going to see people. Genauso wie wenn du im Himmel bist, wirst du Leute auch immer noch erkennen können, weil ja auch deine Seele, deine Gedanken, deine Erinnerung, auch das alles mitgeht in den Himmel. Praise the Lord. Halleluja. The spirit never die. Der Geist stirbt nicht. God did not create the spirit to die. Gott hat den Geist and that's why Satan never died. Deswegen kann der Teufel auch nicht sterben. No one can kill Satan. Niemand kann den Teufel. And that's why hell is created for Satan. Deswegen wurde er auch die Hölle für den Teufel erschaffen. He's going to be there forever. Damit er für immer da ist. Amen. Because God did not create angels to die. Aber Engel können nicht sterben. Angel is spirit. Geistliche Wesen können nicht sterben. And no one should worship angels. Aber deswegen ist auch niemand diese geistlichen because Wesen anbeten. Because they are created. Weil sie sind zwar whatever God created will never be worshipped. Sie wurden erschaffen. It's only the creator that is to be worshipped. Der Schöpfer darf angebetet werden, nicht die Schöpfung. Praise the Lord. Amen. You know, that was what Satan demanded for. Und when he was kicked out of heaven. Der Teufel gefallen. He demanded to be worshipped. Angebetet werden. He wanted to be worshipped. Er wollte, dass die Leute ihn anbeten, so wie Gott angebetet and that is wird. Why he was thrown und deswegen out of heaven. Wurde er aus dem Himmel verbannt. Amen. Mm. Praise the Lord. Halleluja. In 1 Corinthians 14, verse 39. Let's read 38 and 39. He said, But if any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, covet to prophesy, but forbid not to speak with tongues. Praise the Lord. Hallelujah. Don't forbid to speak with tongues. Amen. Don't allow anybody to talk you out. That you are just speaking blah, blah, blah, blah, blah, blah. Don't know what you are talking. You know, if I am speaking China. Wenn ich Chinesisch sprechen you know, rich. That's China. Wenn ich Chinesisch sprechen würde. Oh, Japanese. Oder Japanisch. Chica, Choco. You know, you know, it sometimes look funny in your ears. But that does not mean something. All this language, they mean something. In 1 Corinthians 13, look at something there. Praise the Lord. 13, yes. Verse 1. Susie, can you help us, Richard? Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. He said, though I speak with the tongues of men and of angels. You know, the tongues, once you are speaking, praying in tongues come from your spirit. Geist. Speaking your language comes from your mind. Aber deine Sprache zu sprechen kommt aus deinem Verstand. Speaking in tongues is coming from your spirit, the part of you that is saved, the part of you that is Jesus. Der Teil von dir, der jetzt Jesus ist. And that is why once you are speaking in tongues, wenn du in fremden Zungen betest, look at verse 1 Corinthians, we are close to there now. 1 Corinthians 14, verse 2. 14, 2. Look at verse 2. He said, for he that speaketh in an unknown tongue, speaketh not with men, speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit, in the spirit he speaketh mystery. You get it? Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Here compares speaking in tongues and preaching the gospel. Hier ist der Vergleich zwischen fremden Zungen beten und das Evangelium verkünden. You don't speak in tongues to preach to people. Du, am I speaking in tongues when I'm preaching now? Du sprichst nicht because you cannot understand it. Amen. Zu Leuten zu evangelisieren. Du stellst dich auf die, in die Straße, in die Innenstadt und fängst an, fremde Zungen zu beten und sagst, ich evangelisiere gerade. Das bringt niemandem was, weil keiner dich versteht. In Vers 4, look at it. He said, he that speaketh in an unknown tongue edified himself, but he that prophesied edified the church. Weil eben, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Aber wer weissagt, also evangelisiert, predigt, der baut die Gemeinde. Speak in tongues at home, always. Be used to it. Spreche in fremden Zungen ständig. Denn es erbaut sich selbst. Gewöhne dich daran. Es erbaut dich selbst. Es ist eine himmlische Sprache. It's coming from your spirit. Sie kommt von deinem Geist. Love von it. Amen. Amen. It is the part of you that is saved. Der that is Teil, der rettet ist, der betet. And you know, it's that part of you that is saved and know whatever problem is coming tomorrow, next week, next year. Und it is that same part I'm coming, Shan. That know what is happening to your mother, your brothers and sisters anywhere. Your natural mind cannot until you hear things. Your five senses is what control your natural mind. But your spirit control outside where your mind cannot get to. Wenn du aus deinem Verstand mit deiner eigenen Sprache predigst, wenn du aus deinem Verstand mit deiner eigenen Sprache predigst, ist dein Gebet begrenzt, weil du ja nur für das beten kannst, was du mit deinem Verstand weißt. Du weißt gerade nicht, was gerade bei deiner Mutter, bei deinem Vater, bei deinen Geschwistern gerade in dieser Sekunde vorgeht. Aber wenn du im Geist sprichst, betest, dein Geist ist ja überall zur gleichen Zeit. Er weiß ja, wofür du jetzt gerade beten solltest. Und dann betest du auch für diese Sachen, die du mit deinem normalen Verstand gar nicht wissen könntest. You know, I've experienced it a lot. Und das ist mir schon sehr oft... Ich habe schon sehr oft miterlebt, wie das mir geholfen hat. You know, if he said I cannot get, if one dose is not enough, give him two doses. Und wenn es einmal nicht reicht, dann machst du es. If two is not enough, give him zweimal nicht, reicht dann eben dreimal. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I can't let me use this house as an example again. Das Haus zum Beispiel. When we were believing God for this very place. Als wir Gott dieses Haus anvertraut haben. Like Paul said, I speak it to us more than all of you put together. Oh so my God. Er hat gesagt, er spricht in fremden Zungen mehr als alle in der Gemeinde. You know, things can resist other things, but they cannot resist speaking in tongues. Dinge können gegen das Physische kämpfen und gelingen haben, aber gegen das Geistliche, gegen das in fremden Zungen beten, scheitern sie. We believe, we were looking for a house to have for 10 years, we could not. But within a year, speaking, if then I was a jogger, I was jogging so much. You know, when I'm jogging, you know, all through the job is sometimes I jog for two. I can't even beat my husband then. But now, oh my God. We were saying it, he said it when we were in garden just some days ago. He said, when I'm running, I will be in the front, he will be at the back. But now he'll be in the front. Maybe I will be at the back. Praise the Lord. Amen. I'm just speaking in tongues. Thank him. That he wants us to have the house more than we want to have the house. It's not Father, give me the house. You get it. The wrong prayer everywhere today. Somebody was owing me money. Oder auch ein anderes Beispiel, als mir jemand Geld geschuldet hat. And he told me when to bring it. He did not bring it. Wenn er mir das Geld zurückgeben kann und es hat es mir nicht zurückgegeben. It was just 1,000. Amen. Es waren 1,000 Euro. And I remember, I said, it's 3 months, 4 months, it was not there. Then the Lord asked me, said, have I ever prayed for him? Und er hat mich dann gefragt, habe ich schon für diese Person gebetet, die mir das Geld schuldet? I said, okay, I'm to pray for him then, I pray for him. Und then I prayed for him. My prayer was not bring my money. Mein Gebet war, ich gib mir mein Geld. My prayer was, I bless you. Sondern das Gebet war, dass diese Person gesegnet haben. Can you see the difference? It was not, you must pay me my money, you must pay me my money, you must pay me my money. I command you to come and pay me my money. Du musst mir mein Geld geben. You know, the prayer we'll be praying today. Das würden wir beispielsweise we are after beten, those things. Weil wir hinter diesen Sachen her sind. My prayer was, I called his name, I said, I ich habe den Namen der Person genannt, dass sie gesegnet. Before 3 days he brought und nach 3 Tagen hat sie mir das Geld zurückgegeben wieder. Praise the Lord. Halleluja. He said in 1 Corinthians 13 again, verse 1. He said, though I speak with the tongues of men and of angels, and I have no charity. Charity is Christ. Es geht um die Liebe Gottes und das ist Christus. You know, your motive should be Christ. Dein Motiv muss Jesus sein. Your motive is not to get it. Ist nicht, you get it. Ich, that's what is so, you know. Ich spreche in fremden Sprachen, damit ich Sachen bekomme. You know, I said that I pray for somebody. Ich habe gesagt, ich habe für jemanden gebetet. My motive was not to get the money. War nicht, damit ich das Geld my motive was to bless it. Das Motiv war, can you get it? It is not to, you know, if your motive is not Christ. Wenn dein Motiv nicht Christ in your speaking in tongues. In deinem in fremden Zungen reden. It profits you dann nothing. Bringt es dir nichts. Amen. Amen. You know, you can preach in tongues from here to next year, 2,000 years. It profits you nothing. Du kannst von jetzt bis in die Ewigkeit fremd sein. Motive wenn is das Motiv evil. Teuflisch ist, dann bringt es dir nichts. But if it is Christ, wenn das Motiv Christus ist. Just 30 minutes speaking in tongues. 30 Minuten weniger, das reicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In verse 3, look at something there. He said, although I bestow all my goods to feed the poor. You know what the natural man called good today? Was der natürliche Mensch gut nennt. To give to the poor. Den Armen zu to, be help, to be there to help the poor. Da zu sein, um den Armen zu helfen. You know, to give them clothes. In Caritas. Zu geben. Caritas give them money. Geld zu geben. Give them house. Ein Haus zu geben. He says, you know, but if it is not, the motive is not Christ. Das Motiv ist it is not Jesus. Um Christus zu verherrlichen. But to praise you. Aber um dich selbst zu verherrlichen, um dir Caritas is so good. Weil Caritas eben so toll ist. Pope is so good. Der Papst ist eben so. You know, this people of religion, you know, he's so good. Diese Religion. They are the one that saved me. He's not Jesus, he's so good. Aber die Leute sehen nicht Jesus. He's not Christ, he's so good. If you bestow your good, you bestow all my good to feed the poor. And though I give my body to be born and have no Christ, the motive is not Christ. What a value is not Christ. It profited me nothing. Wenn ich keine Liebe habe, wenn es nicht Christus ist, der mich dazu befähigt, diese Sachen zu machen, dann ist es nutzlos. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is in control. Amen. Amen. Just take me there. Amen. Amen. All these are not for today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So speaking in tongues is one of the gifts. It's not the only gift. Sprechen ist einer der Gaben, aber nicht der einzige. There are other gifts. Yes, the time I will preach it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 16, Johannes 16, from verse 13 to 15, 13 bis 15, the Holy Spirit will guide you. That's what Jesus said. Jesus sagt, dass der Heilige Geist uns führen wird. He said, the Holy Spirit will hear you speak. Oh, God, Daddy, thank you. And that's why you are to hate to speak evil. Und deswegen musst du es hassen, you see it. Das Böse zu the Holy Spirit, look, go there. John 16. Johannes 16. Praise the Lord. Hallelujah. Remember the topic, the Holy Spirit. Gib mir den Heiligen Geist. Learn to pray in the Holy Ghost. Zug we never regret it. Nicht the Lord will reveal. You will see things. Dinge, you start understanding Herr, the Bible. Die offenbaren möchte, die Herr dir sagen möchte. All this, all what I'm preaching here, I don't know them. Das, was ich hier predige, I don't know weiß ich selbst nicht. I'm not clever enough. Ich bin nicht schlau genug, um das alles zu wissen. It's coming from Him. Kommt vom Heiligen Geist. And that's why, if you are born again, you submit to Christ. Also, wenn du wiedergeboren bist. Gibst du dich Christus? If you are filled with the Holy Ghost, you submit to the Holy Ghost. Dich dem Heiligen, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, gibst du dich Christus hin. You submit to Christ. How do you submit to Christ? Gibst du dich Christus? You never see yourself any longer. Indem du nicht mehr dich selbst siehst. You never see yourself any longer. Indem du nicht mehr dein Selbst siehst. You never see the old man. Du siehst nicht mehr den alten Menschen. You always put on the new man. Du siehst den neuen Menschen. It's all about Christ. Es geht dir nur um Christus. Everything was created for him. Denn alles by him and for him. Und von ihm und aus ihm you erschaffen. Amen. That's how to submit to him. So geben wir even in the midst of mistakes. In Fehlern. You are thanking for forgiving you already. Danken wir ihm, dass er uns schon vergeben. You never condemn yourself. Verurteilst dich. Amen. Amen. There is no more condemnation to those that follow Christ. Es gibt keine the half relationship mehr für die Christus that see Christ. Die Jesus Romans sehen. 8. Römer 8. Amen. No more condemnation. It's not condemning yourself. It's not condemning you. I've done it again. I've done it again. I've done it again. Start thanking. Danke dich für seine Gnade, for his mercy, für seine Barmherzigkeit, für seine Gnade. Because you are not going to get what you do, you are going to get du wirst nicht das empfangen, was du verdienst, du wirst amen. Das bekommen, was er dir gegeben hat. And danke him. Take all these things of you know what he doesn't want from you away from you. Thank him. Danksagung. You see, thank him. Danksagung. For saving you. Über seine, für seine I am already saved from those things. Ich bin schon errettet aus der Sünde. Though I still go there sometimes. Auch wenn ich immer noch dahin but I am already saved. Ich bin errettet thank aus you, der Gefangenschaft der Sünde. For helping me to pay them. Der Sünde. Ich, you denn, get it. Du hilfst mir, dieses alte Leben, das vergangene Leben zu hassen und hinter mich zu thank you for helping me to hate them. I hate them. They don't belong to me any longer. Mir gehört Daddy, nicht thank mehr. You. Can you get it? You come to him in times. In Danksagung sollen wir zu ihm kommen, nicht in Verurteilung. It's not condemnation. A condemned building, you have to destroy it. If you condemn yourself, Satan will destroy it. Wenn du dich verurteilst, wird der Teufel dich zerstören. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. John 16. Johannes 16. Amen. Amen. John 16, 30 from 13. Look at what Jesus said here. You know where Jesus was about to go? You know, he introduced the Holy Spirit to us. Bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. He said he will not leave us without a comforter. Er hat gesagt, er wird uns nicht ohne einen Helfer. He will not leave us without a helper. Er wird uns nicht ohne einen Helfer zurücklassen. You know, the major people today, they have people as their helper. Sie haben Menschen als ihren Beistand, als Maybe ihren Helfer. Maybe their mother, their father. Ihren Vater, ihre Oma. But we have the Holy Ghost. Aber wir haben den Heiligen Geist. Our helper should not be man. Helfer, der Mensch. Allow your helper to be the Holy Ghost. Helfer sein, sondern der Your helper should not be your husband. Dein Helfer sollte auch nicht dein Ehemann sein. It should not be your wife. Sondern deine Ehefrau sein. It should be the Holy Ghost. Der Heilige Geist sein. Praise the Lord. Hallelujah. Before the Holy Ghost, before this time, you know, the woman was given to a man as a helper. Wurde die Frau dem Mann als Helfer gegeben. But now we have the Holy Ghost. Aber jetzt haben wir den Heiligen Geist. That is our helper. Der unser ewiger Helfer. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said it is important for me to go. Jesus sagt, es ist wichtig, dass ich gehe. But because if I do not go, the Holy Ghost will not come upon Heilige you. Geist nicht auf euch kommen, because I carry him. Denn ich trage ihn. He is me. I am occupied with the Holy Ghost. Vom Heiligen Geist. Jesus was just, you know, the body was just walking. It was the Holy Ghost that was walking. But from Heiligen just Geist like you erfüllt. And me. The Bible calls us the ambassador of Christ. Bibel, you know what ambassador von Jesus Christus. Ambassador. Botschafter von Jesus Christus. Anywhere you are, you represent Christ. Repräsentanten von Jesus Christus. Praise the Lord. Anywhere you are, they might not even notice you. They might not see you. But that does not mean you are not representing Christ. Tatsache ist, dass du Christus repräsentierst. Let's just read from verse 13 because of time. It's a habit when he. Barbara, can you help us to read 13 and 14? Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, was wird er reden und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Amen. It's a habit when he, the Spirit of Truth, is come. The Spirit of Truth and not the Spirit of Lies. Der Geist der Wahrheit und nicht der Geist der Lügen. That's why what you allow to come out from your lips, from your mouth, should be the truth. So das, was aus deinem Mund kommen soll, sollte die Wahrheit it's sein. It's not the natural truth. Nicht die natürliche I'm Wahrheit. I'm going to noise. They now find you. You are now in Dusseldorf. That's not the truth the Bible talk about. Es geht nicht um die natürliche Wahrheit, dass du sagst, that's not the truth. Ich bin Neuss und man sieht dich in Düsseldorf. You said you will give me, you did not give me again. That's not the truth he's talking about. Gebrochen. Nein, es geht nicht um diese Art von Wahrheit. Jesus said, I am Sondern the Jesus way, the sagt, truth ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. You allow Christ to come out of du lässt zu, dass Christus aus deinem Mund kommt. Amen. Amen. You connect him to everything. Du verbindest ihn mit allem. Praise the Lord. Amen. That is the truth that the Holy Ghost wants to hear das from you. Das ist die Wahrheit, die der Heilige Geist hören möchte von dir. It's not you. Did you take it? No, I did not take it. I'm telling you the truth. That's not the truth. That is the natural truth. Das natürliche, das ist die natürliche Wahrheit. Aber es geht um die geistliche Wahrheit. The Holy Spirit is a spirit. Der Heilige Geist ist ein Geist. He needs the truth is a spirit. Und die Wahrheit ist Geist. That is Christ. It's Christ said in John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Weil Jesus sagt in Johannes 14, Sechs, dass ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Praise the Lord. Hallelujah. He said he will guide you into all truth. Er not some few, some Wahrheit of the truth. Einführen. Nicht nur in einigen, sondern alle. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Amen. And he will show you things to come. You know, we don't have any excuse. Wir haben keine Ausreden. Not to know what is going nicht to happen. Wissen, was passieren wird. If we really spend wenn wir time with Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, he will reveal what you dann need wird er dir to Dinge offenbaren, die du wissen Amen. Musst. Amen. We believe Jesus is not a liar. Wir glauben, dass Jesus kein Lügner ist. He is the one that is speaking. Aber er ist derjenige, der hier spricht. He said he will reveal. Er sagt, der Heilige Geist wird uns Dinge offenbaren. Everything to us. Alles wird uns what offenbaren. We need das, to was know. Wir wissen müssen. What he wants us to know. Was er möchte, was and not what you want to know. Nicht das, was du wissen willst. Who gets it? You know, we want to know how people's portmoney is. If they have what they have in their account. Wir wollen wissen, wie viele Leute Geld. Only God Geld knows why we want to know that. Im Konto haben. This man said he want to marry me. How much does he even have in his account? You know. Der Typ will mich heiraten. Ich frage mich, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Hat er ein Sparbuch? Was hat er eigentlich für Anlagen? You show me your Konto, before I know who you are. Dann zeig mir ein Konto, damit ich weiß, wer du your bist. Account. You know, the Holy Spirit, it is what Jesus wants for you, that he will reveal to you. Der Heilige Geist wird dir das offenbaren, was Jesus für dich möchte, nicht das, was du für dich möchtest. It means what Jesus died for. Das, wofür Jesus gestorben ist. Jesus did not die for you to steal, kill Jesus and destroy. Jesus ist nicht dafür gestorben, damit du stehlen, tötest und it? Zerstörst. Praise the Lord. The Holy Spirit will guide you. Der Heilige Geist wird dich führen. Said Jesus. The Holy Ghost will hear you speak. Der Heilige Geist wird sprechen. The Holy Spirit will speak to you. Der Heilige Geist wird zu dir sprechen. Can you see it different? You know, the Holy Spirit will show you things to come. Der Heilige Geist wird dir Zukünftiges zeigen. He will reveal to you what is going to happen. Er wird dir offenbaren, was passieren wird. He revealed people to me a lot. Er offenbart mir Menschen. Sometimes I just finish speaking with somebody on the phone. Immediately I drop the phone, just telling me about everything about that person. Alles über diese Person. A lot of example. Oh, Daddy. Without even asking. Ohne gefragt zu haben. Reveal them to me. Herr, offenbar mir diese Menschen. I don't want to know about anybody. Weil ich will eigentlich nichts über Menschen wissen. Amen. Amen. A lot of example. Praise the Lord. Hallelujah. A man was sick. Man war krank. At the point of death. Kurz vor dem Tod. And they phoned me. Man hat mich angerufen. And I preached to him. Ich habe zu ihm gepredigt. To receive Jesus. Damit er Jesus empfängt. And we prayed together. Wir haben zusammen gebetet. After I dropped the phone. Nachdem ich aufgelegt habe. The Lord said, I'm praying for him. Ich bete für ihn. Does his wife want him to leave? Oder möchte seine Frau, dass er lebt? I did not even know that he even have wife. Ich wusste nicht mal, dass er eine Frau hier in Deutschland hat. I said, this man even have wife. This man have wife, eh? I said, okay. Ich then I phoned him. Dann habe ich ihn angerufen. I said, do you have wife? Ich he said, yes. Hast du eine Frau? I said, Daddy. He said, the wife does not want him to be healed. Nein, he said I should speak to the wife. Die Frau möchte nicht, dass er errettet wird. Und das, er möchte nicht, dass er lebt. Und ich soll deswegen zu der Frau sprechen. Then I said, can I speak to your husband, Na, to your wife? Dann habe ich den Mann gefragt, okay, darf ich mit deiner Frau sprechen? Then called the wife. Und dann habe ich mit ihr geredet. After greeting and everything, I said, are you a child of God? Ich habe gefragt, bist du ein Kind Gottes? Hi, I go to church. I do ich this, ja, I do this. Kirche, ich mache dies. I said, you believe in Christ. Glaubst du an Jesus Christus? And you believe that the Bible is not a lie. Glaubst du, dass die Bibel keine Lüge ist? Are you saved? Bist du errettet? You have baptism of the Holy Spirit. Heiligen Geist. Yeah, I'm saved, but the Holy Ghost. But Holy Ghost is not for everybody. It's not for everybody. It's for some people, special people. It's not for everybody. Ja, ich bin errettet, aber den Heiligen Geist, das ist nicht für jeden. I said, your husband is sick. Ich habe gesagt, dein Ehemann ist krank. And he's so sick. Und er ist very serious. Schwer krank. And let us receive the Holy Ghost. Empfange because den I know Geist, you don't have him. Weil ich weiß, du ihn nicht hast. So that we pray together. Damit wir gemeinsam für ihn beten können. So that both of you will serve beide the Lord. Den Herrn have relationship with Christ together. Und gemeinsam Beziehung mit Jesus Christus. Everything will be according damit to alles Christ. Nach seinem Willen verläuft. Not just because the man to live. Nicht damit der Mensch, damit but der to Mann have a relationship with Christ. Sondern damit der Mann endlich in Christus lebt. Eine Amen. Beziehung mit Christus hat. She said no. Sie hat nein gesagt. She will not allow that. Das lässt sie nicht zu. She dropped the phone. Sie hat dann aufgelegt. So when people came here, some of our friends, they came here. Als unsere Freunde hingekommen sind. And they were talking about this couple. Haben sie über dieses Paar gesprochen? And they said this woman is so good. They were praising the woman. They were praising the woman. This woman is so good. Take care of the man. Myself and my husband, we look at each other because he knows I told him everything. I said, this woman. I said, okay, let me not just say anything, let me read it. Ich sag nichts dazu. Ich schau einfach nur zu. Where the man died. Als der Mann dann gestorben ist. This woman was fighting for the property of this man. Hat die Frau um seinen ganzen Besitz gekämpft. You know, the insurance, the everything. She just, that was what the people that came to her that said she was so good. And now they knew that it was all pretending. I already know. Und die Leute, die sie die ganze Zeit gefeiert haben, haben gleich schon gesagt, boah, die ist so geizig, und das ist eben der Heilige Geist, der wird dir Dinge offenbaren, bevor sie passieren. You know, sometimes we look at it so small. Manchmal sehen wir Dinge halt so klein an. There was a time we are going to repair our room there. Genauso auch wie als wir unser Badezimmer reparieren mussten. And I did not know how much even to use to how much to repair it. Und ich wusste gar nicht, wie viel das kosten sollte. And we called somebody to come and look at it. And that person came and looked at it and said, okay, you will give us the price later. You want to go and calculate everything. Und der Handwerker hat gesagt, okay, ich schreibe mir das alles auf und dann berechne ich das und dann schicke ich euch den Preis zu. And this man said, then when this man left, the next day in our phone, he said, 2,000, I cannot even remember again, almost 2,000. That he's going to use to repair it. Er hat dann gesagt, ja, 2000 Euro, das wird reichen, um das ganze Badezimmer zu reparieren. I wanted to say, please, maybe 1,000 or even 900. Ich wollte dann eigentlich sagen, okay, was ist mit 1, 2 oder 1 oder 9? I just decided to just leave it till the next day. Aber ich habe dann erstmal drüber geschlafen. Then he has just, the Lord said, tell him 600. Und der Herr hat mir gesagt, ich soll ihn um 600 bitten. I said 600. Ich sag 600. With this man, I say something is wrong somewhere. Then I woke up. I said, I told my husband. I said, the Lord said, we should tell him 600. Dann gesagt, der Heilige Geist gesagt, ich soll dem Mann, der uns das Angebot gegeben hat, sagen 600 Euro und mehr nicht. Then when we, then I picked phone and told him 600. The man said, okay, 600. Er sagt, okay, ich komme. Praise the Lord. You know, before he revealed things, he always do things before he reveals it. Tut er Sachen schon. He gave you the victory before he revealed it. Er gibt dir den Sieg schon, bevor the problem is that God's children never believe. Das Problem ist, wir Kinder Gottes glauben nicht. We are always afraid of people. Wir haben Angst vor Menschen. We are afraid of what they are going to say. Was werden sie sagen? We are afraid of what they are going to call us. Was werden sie über uns sagen? Can you get it? Praise the Lord. The Holy Spirit is alive. Der Heilige Geist ist lebendig. He's there for you and me. Er ist dafür. No excuse, no excuse, no excuse at all. Es gibt keine Ausrede. Amen. This period we are is a blessed period. David wanted to be here. David hat gesagt, er würde sich wünschen. He said, blessed are those that are now here. Gesegnet sind die Menschen, die in dieser Zeit leben. But God's children are saying, blessed are those that we are in that, the time of David. Aber die Kinder Gottes jetzt sagen, gesegnet sind die Leute von früher. Because, you know, religion has turned, you know, religion turned everything. They have tried to turn the kingdom of God, the kingdom of Christ, to now become what they want it to become. Weil Religion versucht, das Königreich Gottes zu tun, damit es das ist, was sie meinen, was es ist. What Satan wanted to become. Was der Teufel möchte. Satan go through religion a lot. Der Teufel benutzt Religion, um Menschen zu retten. I thank God that Christ's kingdom is not a religion. Aber ich danke Gott, dass das Königreich von Christus keine Religion ist. Jesus is not a religion. Jesus ist keine Religion. Oh, are you a religion? Oder bist du eine Religion? Jesus is a person. Jesus ist eine Person. That live in you. Die in dir lebt. The Holy Spirit is also a person. That live in you. Die in dir lebt. The church is a woman. Die Gemeinde ist eine Frau. I will preach it, but not today. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The church is a woman. Amen. Du meinst eine Frau. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "The Holy Spirit shall glorify Jesus." Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. He will receive things from Jesus. Er wird Dinge von Jesus empfangen. You see, we receive things from Christ and show it unto uns. Uns offenbaren. He will not reveal you to you. He will reveal Christ to you. Er wird nicht because it's not about you. dich dir selbst offenbaren, sondern er will Christus dir offenbaren. Was Once you come to him, it's over with the old. Weil wenn du zu ihm kommst, ist es vorbei mit dem Alten. Amen. Amen. All this are part of work. Are part of the work of the Spirit. As, the part of the work of the Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Again, the spirit of truth and not the spirit of lies. Der Geist der Wahrheit und nicht der Geist der Lüge. It is not the spirit of your opinion. Das ist nicht der Geist deiner Meinung. You see, my opinion, what Meinung, I think, what I believe, it's not what you believe, it's what the Holy Spirit das, says. Du glaubst, und das, was Heiliger Geist sagt. I don't want to hear anybody's opinion. Ich will die Meinung von niemandem hören. I don't tell people my opinion. Weil ich sage, I tell you what the Holy Spirit revealed to me. Das, was der Heilige Geist offenbart. Praise the Lord. Halleluja. He will guide you in all, führen, alle in all the truth, including how you are to pray, genauso, wie du what you are to desire, was du dir wünschen sollst, what you are to love, to was hate, du lieben sollst, was to du receive sollst, and to reject. Sollst, was du verweigern sollst. Through the truth, durch die Wahrheit, you will be satisfied wirst du zufrieden sein, with whatever he gives mit you. Dem, was er dir gibt. Amen. Amen. You know, in Matthew 7:7-12, there is a place there that said, ask, knock, and seek. Wir sollen klopfen, fragen und suchen. Asking. Fragen. Let's go there. Praise the Lord. Amen. Matthew 7. Matthew 7. You better thank God that it's not what you want, that he give you. Thank God lieber, dass er dir nicht das gibt, was du willst. You better thank him that it is not what you want, that he gives you. Dass er dir nicht das gibt, was du willst. A lot of us, we want death. Ja, viele von uns wollen den Tod. When we thank the Holy Ghost, we thank Jesus that he never give us what we want. He give us what he wants. Er gibt uns das, was Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The only good a man knows is evil. Der Mensch kann weiß nicht, the was first good, the first good was to disobey God. Das erste Mal, wo der Mensch gesagt hat, dass etwas gut war, da war es schlecht. The first good from man was to disobey God. Amen. Die erste gute Entscheidung, die der Mensch treffen wollte, war schlecht. Matthew 7, from verse 7. Amen. Amen. Look at from verse 7. It says, ask, and it shall be given or given. You seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. You know, it's Jesus that is saying all this. Jesus is that. The same Jesus that is saying this, he's saying verse 9 and others again. Look at it. Or what man is there of you whom, if his son asks bread, will give him a stone? You know, if Jesus is asking for a knife today to play with, wenn unser our baby in der Gemeinde Jesus um ein Messer bittet, damit er damit spielen kann, you know, will the mother or the father give him knife? Wenn die Eltern ihn no. fragen, Brotmesser oder Schneidemesser? You know, that knife might look like a top. Du kriegst das Messer nicht. You know, that knife might look like a top. Selbst wenn das Messer aussieht wie he ein wants Spielzeug, to play with it. Er will but spielen. He doesn't know what it is. Aber er weiß, was es ist. A lot of things we ask from the Lord. Nach viel, wir bitten den Herrn um viele sometimes Sachen, we don't force him to Sachen, give them to us. Zwingen ihn uns diese Sachen zu geben. And that he gave it to us does not mean it's coming from him. Und nur weil er uns das gibt, heißt es von ihm kommt. Or that it is his own desire. Gefällt, oder dass es ihm gefällt. The desire to give it to us. Amen. Amen. You know, when he created man and woman. Als er Mann und Frau erschaffen when he created man. Den Menschen erschaffen hat. You know, like Jesus said in Matthew 19. He created them male and female. Er hat sie als Mann und Frau erschaffen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He created a male and female. But, you know, the disciples said, why did Moses say we are to divorce? Because to divorce also came from God. Die Jünger haben Jesus gefragt, do you know that? Weshalb gibt for es divorce. Einen Scheidebrief? Weshalb darf man sich scheiden? Weil das kommt doch von Mose. Das hat doch Gott gebracht. Praise the Lord. Amen. Amen. In Matthew 19, go to Matthew, put something here, let us go to Matthew 19. Praise the Lord. He said, from verse 3, because of time, the Pharisees also came unto him, tempting him, and and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? You see that? Verse 4. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? You see it? Verse 5. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Amen? Amen. They are no longer two. Husband and wife, they are one. Are not two, are not three. Today, they are up to ten. Division everywhere. Dein Auto, mein Auto, mein Konto, dein Konto. Alles ist getrennt, alles ist gespalten. To cause one another, you are causing yourself because you are one. Ihr verflucht einander, aber ihr verflucht euch damit selbst, weil ihr eins seid. To fight one another, you are fighting yourself because you are one and not two. Bekämpft euch damit selbst, weil whatever you do to one another, you are doing it to yourself. You know, women, men that beat their wife. Männer, die ihre Frauen schlagen, sie schlagen sich selbst. The Bible says you are one. Ihr seid ein Fleisch und nicht zwei. If we can believe this, there will be no divorce. Dann gibt es auch keine Scheidung. There will be no division. Dann gibt es keine Spaltung. Amen. Yeah. What you have belongs to me. Das, what was I have hast belong to mir you. Und das, was ich habe, gehört auch dir. Amen. Amen. Yes, is. He said, wherefore, God bless you. Wherefore, there are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. What God joined together, what the word of God joined together? It's not what beauty joined together. It's not what money joined together. Some is money that joined together. Some is baby. Okay, you are pregnant. Why don't just marry? Okay, dann lass uns einfach zusammenziehen und heiraten. No, baby, joining them together. Heutzutage Kinder sind das, was ihre Ehe, was ihre Beziehung hält. You know, job, joining people together, ein family. Beruf, you know, there are a lot of things. Familie. You know, here Jesus is saying, "Word God, word the word of God, word the truth, join together." Zusammengeschweißt that is only word das, Satan cannot put asunder. Unantastbar ist für den Teufel. Because anytime there is problem, you go to that. Weil es Probleme gibt, you no longer go to to your natural parents. You go to the word of God. Can somebody get it? The same word of God that joined you together. Das gleiche Wort, that made you husband and wife. Was euch zu Ehemann und Ehefrau. And that's why until you are one in the spirit, you can never be one outside. So ihr müsst erstmal eins im Geist sein, bevor ihr eins im Fleisch sein könnt. Oh, Daddy. Until you are one in the spirit, you can never be one outside. Because once you are born again, the word of God becomes your mother, your father, your brothers and sisters. Deine Eltern sind jetzt Gottes Wort. The gospel of Christ. Familie ist jetzt Evangelium von Jesus Christus. Ist das, was du siehst. It's what said to you. Was euch versöhnt, wenn es Probleme gab. And that is why the Bible says you are going to judge angels. Deswegen sagt die Bibel, wir werden über Engel richten. If you have this word, you can never judge von dieser Welt anything. Bist, wirst du nichts richten können. Amen. Amen. Then in verse 7, that's where we are going. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Why did Moses say you can put her away? Wieso hat Moses gesagt, du kannst von deiner Frau scheiden lassen, wenn sie... You know what stört. Moses was doing? Everything Moses said to them was come from God and not from Moses. Weil alles, was Mose zu dem Zeitpunkt gesagt hat, das kam von Gott. Er war dieser Mittler, er war look dieser at, look at verse 8. Gottes für die Kinder Israels. He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffer you to put away your wife. But from the beginning it was not so. Ach, er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Praise the Lord. Moses allowed it. Moses hat es zugelassen. Why? Because God said, leave them. Gott gesagt hat, you know when, can you remember when they asked for a king? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als das Volk Israel um einen König gebeten hat? They asked for a king. Einen menschlichen König haben. God wanted to be their king. Gott wollte ihr König sein. But they want man as their king. Sie wollten einen menschlichen König haben. Do you get it? Do you remember? And God gave them King Saul. Und Gott hat den König Saul. And even told them what who King Saul. Er hat sogar gesagt, dass König Saul mitzuspringen wird. How you know that? Er mitzuspringen wird. How he's going to how he was going to deal with them. Wie er dieses Volk unterdrücken Man's wird. Man's heart is so hard. Aber der Mensch, das menschliche Herz ist so verhärtet. So hard. Es ist so, so kalt hard. Und hart. And that's why you don't know man. Und deswegen du kennst man den Menschen nicht. Man. Der Mensch kennt sich selbst nicht. Praise the Lord. Hallelujah. And then, you know, people depend on man. Und Leute verlassen instead sich of depending Menschen. On Jesus. Jesus and depending on Christ. Because you don't know man, you depend on man. If you know man, und wenn Menschen erkennen würdest, würdest du weglaufen vor Menschen. You better see Jesus. Deswegen musst du auf Jesus schauen und offen auf Menschen people schauen. Your mother, auch wenn your father. Sein Vater ist. Let there be fire here. I will run and leave mercy. Everybody want to save his head. Until I get outside, say, Mercy, won't you come out? Fire is there, I'm already outside. That is man. Das ist der Mensch, weil es immer um sich selbst geht. Er will sich seine eigene retten. Can you get it? Praise the Lord. Okay. It was so to them. Das, was dem Menschen passt, das macht er. Das will er. They are there, but what does it so that they are not there? Und was ihnen nicht passt, and das it takes time to know that. And sometimes before you know that, it's almost too late. Und das zu erkennen, braucht Zeit. Aber bevor wir das erkennen, ist es dann zu spät. Und Jesus, Dinge wurden schon zerstört und Christ, missbraucht. Aber Christus, trust him, have relationship vertraue with ihm. Hab Beziehung mit ihm. He is the one that died for you. Er ist für dich gestorben. He left heaven. Er hat den Himmel verlassen. He came here to suffer. Und ist hingekommen, um für dich zu to leiden. Pay the price. Um den Preis the whole God. Zu bezahlen. Gott. The whole God, the big God. Ein mächtiger that's what, der that's what Satan is confused about. Deswegen, das verwirrt den Teufel. For God himself to come here. Wie kann Gott hier hinkommen und sich so erniedrigen? You know, to bring himself so low. Sich so and never to see himself anymore. Und sich nicht he became a baby that would change his pampers. That people he created now send him message. Die er erschaffen hat, haben so today we will nobody will do that. Herumkommandiert. Will be the und das niemand sagen, sagen, ich bin der Führer, ich bin der Leiter, obwohl er 4 Jahre alt ist. Amen. He loves you so much. Aber Gott liebt uns, Jesus Christus liebt uns. If you are the only one here, wärst du die einzige Person hier auf Erden gewesen, wärst du dennoch gekommen, um dich zu retten. It is not because we are many. Es ist nicht, weil wir viele sind, das hat sich if you are the only one, wenn du die einzige Person wärst, dann wäre er trotzdem gekommen. You know, when he created the world, als er diese Welt erschaffen hat. When he created the earth. Als er die Erde erschaffen hat. You know, it's only Adam that he created. Nur Adam hat er erschaffen. But he created everything for him. Aber alles für ihn erschaffen. He did not say, because you are not many, I will not create everything. Er hat nicht gesagt, weil du... He created everything before creating Adam, so that Adam will rest. Weil du he wants us to rest der einzige bist, ist der Garten Eden sozusagen so groß wie dieser Raum, weil es reichte für eine Person. Sondern alles hat er für ihn erschaffen. Und er hat ihn sogar, nachdem er alles gemacht hat, erschaffen. Weil er nicht gesagt hat, okay, ich erschaffe dich jetzt, damit du mir hilfst, die Sachen fertig zu bauen. Sondern ich erschaffe dich am Schluss, damit du das, was ich gebaut habe, genießen kannst. Everywhere today is work, work, work for aber God Jesus. Überall they never rest on Jesus. Die Menschen arbeiten und arbeiten sie um Jesus dich aus. Aber Christus ist unser Amen. Ruhe. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me see the time. Okay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now back to Matthew 6. Amen. Matthew 6. Let us quickly go there and see what we can cover today. If not, we continue. Amen. Amen. Next time. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Did I say Matthew 6 or Matthew 7? Matthew 6. Okay. Oh, no, Matthew 7. Sorry, Matthew 7 from verse 7. I was reading from verse 7. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 9. He said, "A what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone?" You know what you see might look like a bread. Das was du siehst, sieht vielleicht aus wie Brot. But you don't know it's a stone. Aber du weißt nicht, dass es ein Stein ist. The Holy Ghost knows that it's a stone. Aber der Heilige Geist weiß, dass es ein Stein ist. It's to kill. It's a stone to steal, to kill, and to destroy. Du wirst die Zähne darauf ausbeißen. Number 10. Or if you ask a fish, will he give a serpent? You know what? We know what serpent is. Du weißt, was eine Schlange ist. A child will not ask for a knife, and you give him that knife. Ich finde, wenn du schon Messer willst, du wirst ihm das Messer geben. Or a gun, or what, you know what it is. You know what, I don't know. You know what can kill. What children play with, amen? Amen. And that is how God children, things we ask for. We ask the Lord. Genauso wie wir Kinder, was wir Dinge bitten, die wir wollen. Tell him to give you his own desire. Diesen Job, diesen Ehemann, diese Sache. Aber wir sollten ihm bitten, dass er uns seine eigenen Wünsche gibt. In marriage, let him give you. Dass er... He is the one to reveal him to you. Yeah, that woman to you. Offenbart. He might reveal. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to marry. It's another direction entirely. Praise the Lord. Hallelujah. He wants you to marry. Er möchte, dass du heiratest. But it's that man should come from him. Aber dieser Mensch sollte von Christus kommen. Satan also wanted to marry. Weil der Teufel will auch, dass du heiratest. And he have a lot of people. Und er hat viele Leute, die er schicken möchte. Mr. B, Mr. C, Mr. A, B, C, all diese Leute. But God have one. Aber for Gott you. Hat eine Person für dich. That person will not come accidentally. Diese Person wird nicht einfach in dein Leben stolpern. You will not stumble to have him. Und du wirst auch nicht in sein Leben stolpern. Everything Christ will come to, as a relationship with alles him. Im Königreich Gottes is that line? Durch Beziehung. Ist diese, dieser he knows the time. Weg, dieser schmale Weg. More than you know the time. Sometimes we want to tell him our age. Manchmal wollen wir Gott über unser Alter informieren. As if he doesn't know how old you are. Wie alt du bist. You know, Daddy, the time is going. Hey, you know my age. You kennst mein Alter. Dieses Jahr. What am I going das to ist mein Jahr. Look at my friend, look at this. As if he doesn't know. Du so, weißt, was du wüsste, aber er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Amen. Amen. You don't even need to marry to make heaven. Und du musst auch nicht heiraten, um in den Himmel zu kommen. But he wants you to marry. Aber er möchte, dass du heiratest. Because iron sharpens iron. Eisen schärft. So that you will have, you know, it's not for your sake, but for his sake. Es ist nicht um deinetwillen, sondern um seinetwillen. Everything should be for Christ's sake. Alles sollte um seinetwillen sein. Praise the Lord. Hallelujah. If he will not give you somebody that will take you away from him. Er wird dir jemanden geben, der dich von ihm wegnehmen wird. He is a jealous God. Denn er ist ein eifersüchtiger Gott. He will, you know who to give you. Er weiß, wen er dir and he knows the time. Und er weiß auch, zu welchem you know, he was the one that told Adam that it's not good for you to Adam be alone. Gesagt, es ist nicht gut für dich allein zu sein. It is not good for you. Adam did not even know what his wife. Er wusste nicht, was seine Frau bedeutet. It's God that introduced wife to him. Hat ihm diese Frau vorgestellt. Let him introduce. Lass zu, dass er vorstellt, dass er nicht zeigt, sei nicht in Eile. A lot hurry to marry. That is how they hurry to divorce. Und scheiden sich dann auch in Eile. Praise the Lord. Hallelujah. What God joined together. Das, was Gott verbindet. What Christ joined together. What the truth joined together. Was die Wahrheit vereint. No Satan. Das kann der Teufel nicht zerstören. Nothing can divide it. Nichts kann das trennen, es ist für immer. You are one here, you will be one with the Lord ihr at the end. Hier eins sein und auch im Himmel eins sein. How will you see? Will it not be painful to see you with the Lord at the end and your husband in hell? Ist es nicht schmerzhaft, wenn du im Himmel bist und dein Ehemann in der Hölle? Amen. Amen. Allow him to choose for you. Lass du das er für dich entscheiden. He will reveal him. It's a matter of time. Stop giving time. Amen. Amen. Don't be in haste. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 11, yes. He said, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him? Praise the Lord. Hallelujah. You ask for fish. Ihr bittet um einen Fisch. Not knowing it is a serpent. Ihr wisst gar nicht, dass es eine Schlange ist. But your father. Bei euer Vater. Or the Holy Ghost. No, it is a serpent. Weiß, dass es eine Schlange ist. And not a fish. Und kein Fisch. Praise the Lord. Hallelujah. You ask for a bread. Du bittest um Brot. And you don't know it is a stone. Weißt, dass es ein Stein ist. You know why you eat stone? Because somebody eat stone. Kann man Steine essen? Haha, lecker. Yeah. All your teeth will be done. And deine Zähne sind weg. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You are asking for what you know is fish. Du bittest um etwas, was du als Fisch siehst. Ask it is that will still kill and destroy. Aber du weißt gar nicht, dass es stehlen, töten, zerstören wird. He doesn't want things to take you away from him. Er möchte nicht, dass Dinge dich von ihm wegnehmen. He wants to be glorified in your life. Er möchte in deinem Leben verherrlicht. He wants the world to see you and be jealous of you. Dich sieht und sich eifersüchtig ist. Amen. He wants the world to see you. He said he will provoke the sinners. So jealousy. Er wird die through you. Zur Eifersucht provozieren durch if you dich, allow it. Wenn du es zulässt. That's what he wants for das you. Möchte er für dich. Amen. Amen. That they will ask you. Wenn sie fragen. Who is your God? Wer ist dein Gott? Introduce me to your God. Stell mich deinem Gott. I want to know him. Ich möchte wissen, wer er ist. Amen. Amen. And that you know that it is a fish and not a serpent does not mean it will not harm you. That you think that it is a fish and not a serpent does not mean it will not harm you. Und nur weil du in diesem Glauben bist, dass diese Sache ein Fisch ist und keine Schlange, heißt nicht, dass es dich deswegen nicht verletzen wird. Nicht zerstören wird. It's like electricity. Wie Elektrizität. You know, what's the wire is naked. Wenn du in eine offene there's strong, there's light on it, you know. Yeah. Cable. Wenn du in eine offene Leitung greifst, sozusagen. No, you know, you might not know that it's naked. Or you might not know that it will shock you. Auch wenn du nicht weißt, wenn du kein Physikexperte bist und auch kein Elektriker verstehst. Trotzdem wirst du einen Stromschlag bekommen. Or fire. Oder auch Feuer. You know that it will burn you. Or, you know, children, they play with fire. They want Deine to put Kinder your hand. Spielen mit Feuer. Sie you are taking them away. He's going there. Und du nimmst die Kinder weg und sie gehen wieder dahin. You know that he know that it is a fire does not mean that fire will not burn that. Nur weil das Kind nicht versteht, was Feuer ist, heißt nicht, dass das Feuer dieses Kind nicht verbrennen wird. Amen. The Holy Spirit know. What is good for Dein Geist weiß, was gut ist für dich. Amen. Amen. Und deine Unwissenheit wird dich nicht vor der Zerstörung bewahren. So now we are going there. Prayer is a relationship with Christ. Gebet ist eine Beziehung mit Jesus. Prayer is not asking and asking and asking. Gebet ist nicht das Bitten, Bitten und Bitten. You know, our baby never asks for things. Unser Baby hier das But the parents supply everything. You die get Eltern it. Wissen, was you know, asking. You know, in Matthew 6, he said, before you ask, your heavenly Father already knows what you 6 are in need of. Matthäus 6, he knows. Er weiß. Amen. Amen. Jesus said, until we are converted and now be like this baby, A baby cannot live without the parents. Ein Baby kann nicht ohne Eltern leben. It is like a fish and water. Es ist wie ein Fisch und Wasser. A fish cannot live without water. Ein Fisch kann ohne Wasser leben. Bring it out. It's a matter of time. Irgendwann wird der sterben. Jesus said that in John 15. Let's go there. Amen. Johannes 15. Go to John 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 15. From verse 1. I am the true vine, and my father is the husbandman. My father is the gardener. I am the tree. Jesus is saying, I am the tree. Ich bin der Baum. We are all attached to him. Mit ihm verbunden. You get it? The branches. Amen. Wie you know, he is the tree. Baum. You know, the branches. Der Stamm. Amen. And there is a gardener taking care of. That's the father. Auf diesen Baum auf that hat. Is John 15. Was steht in Johannes 15? I am the true vine, and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. Who taketh away? The Father. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. I always, when I'm reading here, I always remember my husband because he's a gardener. Amen. I always think of trees. Amen. Because sometimes I'm dead when he's doing it. Amen. In verse 3, it says, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Jenny, can you read that 3 again? Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. My daughter, can you read? Can you help us to read it? Can you read? Ja, okay. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rede nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 3 says, you are clean through the word which I have spoken unto you. It is the word of God that cleans us, and no problem that cleans us. God does not give us problems to teach us lessons. But to bring, will you give cancer to your child so that he will hear your voice? Wirst du deinem Kind Krebs geben, damit das Kind endlich auf dich hört? You know, when people now fall into a problem, wenn Leute Probleme dann haben, they believe that God used those problems glauben sie, to bring dass Gott diese Probleme benutzt, um sie zu Christus, um sie zu sich selbst zu bringen. You know, zu if, Gott rain, zu bringen. If it is raining outside, wenn es draußen regnet, and here is cover. Und hier bist du im Trocknen. I am God. Ich bin zu and I Gott. Tell you, stay, remain with me here, abide sage, in me, and hier, I abide in Gebäude. You. And you refuse. Du sagst, nein, ich and you aber go raus. Out. Du gehst dann raus. And the rain is beating und you. Du bist im Wasser und did I push you out? Habe ich dich rausgeschubst? Am I using that to teach you? Habe ich den Regen geschickt, damit er dich nass macht? But if you are crying for help, aber wenn du um Hilfe betest, and still call upon me, und nach mir suchst, and then I come and save you. Kann ich dich da rausholen? They will not say God gave them this problem to teach them. Aber sie denken dann, Gott hat den Regen geschickt, damit er sie dann aus dem Regen rausholt. Aber eigentlich hat Gott gar nicht gesagt, dass du rausgehen sollst. Jesus is an example of God. Jesus ist das. Where he came, ist he Gott. Never gave problem to anybody. Und als you see anybody give demons? Hat er niemanden Dämonen gegeben oder Krankheiten auf ihn gelegt? He cast them out. Oder irgendwelche Leute blind gemacht aus Spaß oder keine Ahnung, um irgendwas zu zeigen, so zu beweisen. He is exact image of God. He is God. He is 100% man and 100% Mensch, 100% Gott. We studied it last week. Wir haben uns letzte Woche angeschaut. That Jesus is God. Jesus Christus Amen. Gott ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 4, abide in me. And I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. I am the vine. You are the branches. Can you get it? God, children, we are the branches. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The supply is always there. You know, the branches, they are just there, but the supply is coming from the divine, from the tree. Aus dem Stamm. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You see, this should be, you know, that we are resting should be a great joy for us. Dass wir in der Ruhe sind, we are no longer stressed like the world. Wir sind nicht mehr im Stress wie they die do everything in stress. Stress. For them, it's all about stress. And they love that language, that word, stress. That's not of Christ's word. Aber es ist nicht von Christus. That does not belong to das us. Gehört nicht zu uns. Somebody that is resting never stressed. Jemand, der sich ausruht. Praise the Lord. Hallelujah. I am the vine, you are the branches. Verse 5. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Without Jesus, you can do nothing. Daddy, thank you. Without you, I can do nothing. Amen. And that's why my life, you know, I rejoice always, 24/7. Deswegen freue ich mich ständig. Just joy, joy, joy. It's not the joy of a house. It's not the joy of a car. It's not the joy of children. It's not joy of money. It's not joy of job. It's not joy of beauty. It's joy of the Lord. The joy of Jesus that Satan can never touch. And that's why I remain the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. Your relationship with him, deine Beziehung mit ihm, keep you out of trouble. Sorgt dafür, dass du aus Problemen fernbleibst. You know, If you are in the light, no darkness can come. Wenn du im Licht bist, wird auch kein Dunkelheit kommen. You know, no one, you know. Who is the strongest? Wer ist der Stärkste? Jesus talked about a strong man. Jesus spricht über diesen starken Mann. He said, before you can take anything from a strong man, you have to first of all bind the strong man before you can take things away from him. You get it? In diesem Beispiel sagt er, wenn du in das Haus eines starken Mannes einbrechen möchtest, musst du diesen starken Mann erstmal festbinden, damit er sich bewegen kann. Und dann kannst du loslegen. You know, no one can bind Jesus. Aber niemand kann Jesus. He is the strongest man. Amen. Der Stärkste. Praise the Lord. Amen. But you can bind Satan. Aber du kannst to take whatever he has taken from you. Amen. Yeah. Can you get it? But no one can bind Jesus. And that's why it's the same yesterday, today, and forever. Can you get it? Your joy remains the same. Your peace remains the same. No result can control it. Pass or fail can never control it. Because you were not rejoicing because you passed. You were rejoicing because you are a child of God. Can you get it? He's not rejoicing because I have money, I have this, I'm in Europe. Every people are running to Europe today. If I have not the truth, maybe I could have not even been here. Amen. Praise the Lord. They run to Europe. I said, there's sanity here. There's nothing. There's nothing. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I was in the bank. I stood in the front of the cashier. There was a man at my back. He just looked at me and said, look at Doshnath, how he made me. I just turned. I said, who is that? He spoke Dutch and I understood. You know, sometimes you push me to understand Dutch. I just turned, I just said, I said, it's Jesus that made me. I was shouting in the bank, it's Jesus that made me who I am. It's not Doshnath. Doshnath is nothing. It's Jesus that made me who I am. The man just ran away. Ich war in der Bank und stand in der Schlange, weil ich halt mit diesem Berater sprechen wollte. Und ein Mann war hinter mir und hat auf einmal gesagt, gucken Sie mal, was Deutschland aus Ihnen gemacht hat. Weil er hat gesehen, dass ich halt schick angezogen war. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, Deutschland ist teuflisch. Es hat nichts mit Deutschland zu tun. Das ist Jesus Christus, er ist meine Identität. Er ist das, weshalb ich so heute so aussehe, so bin, wie ich bin. Und dann ist er halt weggelaufen. I said, come, let me preach Jesus so that you be like me. Come. Ich war laut. Don't run away. So, you know, it's not the country you are going. Es ist nicht das Land. There's nothing in any country. Es gibt nichts in einem Land. Amen. Amen. There's nothing there. You are the one carrying the God. Jesus. One third of you is Christ. You are the one that carries Jesus everywhere. You are the one that is representing him. It's not the country. Can you get it? He is in you. Er ist in dir und nicht in dem Land. Jesus talked about the kingdom. Jesus Christus spricht über das Königreich. He says, not here, it's not there, it's in you. Er sagt, das Königreich ist nicht hier oder hinten oder vorne. You carry one third of you is God. Ein Drittel von dir ist Gott. One third of you ein Drittel von dir is Holy Ghost. Ist der Heilige Geist. Amen. Amen. That if you do not know, wenn du das nicht weißt, you will live like that. Dann wirst du auch nicht so leben, dann wirst du so leben wie die Welt. You will live like that. Dann lebst du so wie die Welt. Praise the Lord. Amen. Amen. Your relationship with him keep you out of trouble. Deine Beziehung mit ihm bewahrt dich vor Problemen. You know, it's one of the victory. You see, it's not we are not there so that we don't go into trouble. We don't have a relationship with him so that we don't go into trouble. Wir haben keine Beziehung mit Jesus Christus, damit wir keine Probleme haben. But his relationship with us, our relationship with him is our protection. Aber protect us. Unsere Beziehung mit ihm ist unser Schutz gegen Probleme. Amen. It's our protection. It's our security. Unsere Sicherheit. He keeps you above problems. Es lässt zu, dass du über den Problemen stehst. Where you no longer see problem. Du siehst, du bist nicht mehr auf Augenhöhe mit Problemen, sondern du siehst Christus. And Christ is peace. Über den Problemen. Christ is joy. Christus Friede ist und Freude. He keeps you above any über problem. Den Problemen. Du stehst über diesen Problemen. You are untouchable. Du bist unantastbar. You are untouchable. Nothing can touch you. Nichts kann dich Nothing angreifen. Can touch you. Nichts kann dich angreifen. I don't know. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. Prevention is better than cure. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Your children's prayer should be. God's children's prayer should not be about problems. Kinder Gottes sollten nicht dafür beten, dass sie vor Probleme kommen. What the natural man calls problem. Es, was der natürliche Mensch Problem nennt. But to believe God. Sondern dafür beten, dass sie egal That's what the man told me. Amen. Glauben. He said our God's children is their problem is not what they are facing. Er hat offenbart, dass das unser Whatever problem you are having. Nicht das Problem, was die Welt hat. He said, your problem is that you are not believing him. Unser Problem ist, dass wir Unglauben haben. Dass wir nicht an Christus glauben. You know, in Mark 11, verse 22, in Markus 11, 22, Jesus said, believe God, have faith in God. Glauben an Gott. Adam's problem was not the devil. Adams Problem war nicht der Teufel, es war nicht die Schlange. Adam's problem was not the serpent. His problem was not even the fruit. Sein Problem war auch nicht die Frucht. His problem was unbelief. Sein Problem war Ungehorsam. He never believed God. Er hat nicht an Gott geglaubt. Er hat nicht an das geglaubt, Amen. Was er gesagt hat. That was the problem. Das war das Problem. Jesus, there's a place we will go to before we quickly before we close. Amen. He doubted God. Er hat an Gott gezweifelt. Adam doubted God. Adam hat an Gott gezweifelt. You know, the three Hebrew boys. Die drei hebräischen Jungs. You know, the problem that we are facing das Problem, was so heavy. War fire. Groß. They were thrown into fire. Sie wurden in einen Feuerofen geschmissen. They were facing a terrible problem. Das waren schreckliche Probleme. But they refused to disbelieve God. Aber sie haben sich geweigert, Gott nicht zu glauben. To believe Christ is victory. Christus zu glauben Amen. Ist der Sieg. That you still believe in, no matter the result. Egal, was oder in was du it might look like the result. Ist. But it's not the result. Until you say it's over, it's never over. Also wenn du sagst, es ist vorbei, dann ist es auch vorbei. Again Joseph. Oder Daniel oder Joseph. Joseph. In Mark 9, we quickly go a little bit before we close. Amen. Mm-hmm. Mark 9 and Matthew 17. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Mark 9. Look at Mark 9. Because somebody raised it through phone. One of my children raised it through phone to ask questions. Amen. Mm-hmm. And the Lord, I just thank God that I thank Him so much that He even used that very place. So, that person, I'm sure, is already waiting for the message. because they said they are always waiting for me, so that he can understand it better. Amen. Mm-hmm. Mark 9. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Daddy, you are so good. Mark 9. From verse 14. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribe questioned with them. Verse 15. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him. And he asked the scribes, what question ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which had a dumb spirit. And wherever taketh him, he teareth him, and he foameth, and snatcheth with his teeth, and pineth away. And I spake to your disciple that they should cast him out, and they could not. You know, here, this man was seeing the problem as demon. Das hat gedacht, dass das Problem die Dämonen sind. You know, he was seeing the problem that it was something that was worrying the child. Das Kind ist von irgendwas besessen, das ist das Problem. It is the reality of this world. Das entspricht der Tatsache dieser Welt. But it is not reality of Christ. Das ist nicht die Tatsache im Königreich Gottes. In verse 19, he answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. Jesus said, how long? I've been so long with you here, teaching you. But upon all, you cannot get it. He said, ich bin schon so lange bei euch und dennoch habt ihr es immer nicht verstanden. And they brought him unto him. And when he saw him, straight away the spirit tear him. And he fell on the ground and swallowed foaming. And he asked the father, how long is it ago since this came upon him? And he said, of a child. Amen? Amen. And oft time it had cast him into the fire. And there is no doubt there is problem with that child. Man sieht ganz klar, dass das Kind ein Problem hat. But that problem is not the problem. Aber das Problem ist nicht das Problem. Once it comes to God's children. Wenn es um Kinder Gottes geht. Amen. You know the problem. Wisst ihr, was das Problem ist? Unbelief. Unglauben. Look at it. But if thou can't do anything, have compassion on us and help us. Verse 23. Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him that believeth. And straight away the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Jesus said, it's not the devil that is the problem. It's not the demon that is the problem. The problem is unbelief. If you go to Matthew 17. Put something here, go to Matthew 17. Praise the Lord. Matthew 17. I just want us to get a place for you, please. Amen. Matthew 17. Matthew 17. From verse 15. Because of time, let's also read from verse 15. That is this is the Matthew version of it. Das ist die gleiche Geschichte, aber aus der Sicht von Matthäus. Amen. Amen. You know, when we are in the same place, when we see something, I go and write about it. You write about it. Amen. Amen. And our story looks similar, but they somehow can be different. Amen. Amen. Because how you see it and how I see it. Amen? Amen. So that is what is happening here. Look at that of Matthew. Lord, have mercy on my son. And he is lunatic. You know, there was nothing like lunatic. It was not mentioned. Amen? Mm-hmm. And so vexed. For some time, he fallen into the fire and off into the water. And I brought him to your disciple, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. You know, Jesus will say the same thing to us today. How long can you keep on hearing the truth? And will never be Wahrheit und bist immer noch. How long can you keep on speaking? You know, studying the Bible. And I am the one speaking to you, and you cannot even see it. Verstehst du nicht oder hörst nicht, wenn ich mit dir spreche? How long can I keep on living in you? You carry me everywhere. You have the solution to all problems in this world. That's Jesus. He is the solution to all problems. And he lives in you. Und lebt in dir. But upon all, even you still believe you have problems. Glaubst du, dass du Probleme hast? I don't know, can somebody get it? Praise the Lord. Oh, yeah. He is the stone, the stumbling block. He is the solution to all problems in this world. There is no peace without the Prince of Peace. The world today, they are looking for peace. Where there is no Christ. You can never get it, you can never get it. Du hast nur etwas Falsches bekommen. Amen. Was Künstliches. Verse 18, and Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Verse 19 and 20, then came the disciple to Jesus apart and said, why couldn't we cast him out? You know, why couldn't we? Because we can see that you cast him out, but why couldn't we cast him out? You know, the disciple... Look at what Jesus said. And Jesus said unto them, because of your unbelief. The same thing he said to the father of that child. You get it? The same thing he's saying to you and me today. To the pastors. Because of your unbelief. It is not because of the devil. The devil has no power. He has been defeated. He's a loser. He's a loser. You know, but if you, it's not that you don't have, we all have the same faith. Wir alle haben die gleiche Menschen. But you don't believe that you are allowed to fight your faith. I don't have it. Aber jeder hat eine unterschiedliche Menge von Unglauben. Amen. Amen. You feed your unbelief or you fast your unbelief. Entweder fütterst du deinen Unglauben oder du lässt deinen Unglauben. Amen. Praise the Lord. Your unbelief, you are going to feed it. Du wirst deinen Unglauben entweder füttern. Either you feed it or you fast it. Oder verhungern, also fasten. Amen. Amen. Daddy. He told the disciples, he said, because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a mustard seed, if you have faith, as a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Daddy. We have the same faith. 1 Peter. Gleich mehr an Glauben. Or 2 Peter said it. He said we have the same faith. Romans 12 said it. We have the same measure of faith. Gleiche Menge von Glauben. What we don't have was together is unbelief. Ist der Unglauben. Amen. Mehr Unglauben haben wir Unglauben. Unbelief that you are allowed to fight your faith. Diesen Unglauben, den du sozusagen dann befähigst, deinen Glauben anzugreifen. You see, your five senses. Deine fünf Sinne. Is telling you what to do. Sagen dir, was zu tun hast und zu lassen hast. Through your five senses, you are feeding. Your unbelief is being fed. Fütterst du deinen Unglauben? Amen. Through your five senses. Durch deine fünf Sinne. Your unbelief is being fed. You know, if doctor tell you are going to die. Wenn der Arzt dir sagt, du wirst sterben. Do you know what people will do? Wisst ihr, was Leute tun They'll werden? Go to internet. Sie werden ins Internet Google. Gehen. Google. Mr. Google. They go and be checking Google. gucken, wie viele Leute sind. Because the doctor said this is the sickness you have. Weil der Arzt sagt, dass die Krankheit. You want to look at who have you ever besieged. You know that this doctor cannot see your spirit. Aber wisst ihr, dass der Arzt seinen Geist nicht sehen kann? It is not your body that you are. Du bist nicht dein Körper, du bist dein Geist. Und das kann you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He can only use his own small brain. Er kann nur seinen eigenen Verstand. But if you allow what you see, what you hear, if you feed with that, your unbelief, you are feeding your unbelief. Wenn du deinen Unglauben fütterst, you feed it. The Bible says you are to fast it. Die Bibel sagt, du sollst deinen Unglauben fasten. You fast it with the truth. Du musst ihn sozusagen ausdürren. You tell yourself what the Bible says about you. Du musst dir selbst sagen, was die Bibel über dich sagt. What Jesus said about you. Was Jesus über dich sagt. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Because in verse 21 he said, look at it. How be this kind goeth not, but goeth not out, but by prayer and fasting. What kind? What goes not out but by prayer or fasting? He's not talking about evil that demon. If evil is talking about demon. You see, he's talking about that unbelief. That because that unbelief, until that unbelief go, your faith can never work. Es geht hier um diesen Unglauben. Until you fast him, that unbelief, let him to get out. And without the word of God. Wenn er nicht verschwindet, wirst du Gottes Wort immer anzweifeln. There's a place I will quickly show you. Amen. Amen. You know, when go back to Mark. Marcus. Verse 20 of it. Mark 9. Marcus 9. Verse 20. 20. And when they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed for me. Can you see there? You see, there was something, you know, there was something physical happened. What you see, what you feel, what you hear, you know, the five senses can see something there. Etwas Sichtbares. That something is very serious. Man kann sehen, wie dieser Junge auf den Boden fällt. Man kann hören, wie er rumschreit und nicht mehr aus dem Leben klarkommt. Und jetzt ist die Frage, was machst du damit? And then in verse 25 and 26, look at it. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him. And the spirit, are you there, please? Praise the Lord. Verse 26. And the spirit cried and rent him sore and came out of him, and he was as one dead. In so much that many said he is dead. Can you see the five senses? How the five senses can affect you? That something did not change does not mean your prayer is not answered. That something that you know that something get worse. Das ist sogar schlimmer geworden. You know something here get worse. Es wurde sogar schlimmer. Der Mann it got worse. That the child, you know, people could not see it. This child is dead. That was what affected the disciples. Und das hat die Jünger halt zum Schwanken gebracht. That brought the unbelief. Was Unglauben dann gebracht. That they could no longer believe. Sie konnten nicht mehr glauben, weil sie was gesehen haben. Sie waren zweifelnd. Jesus said, believe and doubt. Jesus hat gesagt, glauben und zweifelt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we continue from here on Wednesday.